Im 7. Jahrhundert erlebte China unter der Tang-Dynastie eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit. Die Großstädte wuchsen, mit ihnen die Stadtkultur und auch die Kriminalität. Richter Di ist eine historische Gestalt dieser Zeit. Um ihn ranken sich zahlreiche Legenden. Ein scharfsinniger, gerechter, aber auch gütiger Richter, der das konfuzianische Beamtenideal verkörperte. Das Unheil bahnte sich schleichend an. Zwei Männer standen an der Ecke des Zollhauses und beobachteten schweigend die trostlose Hafenfront. Es waren Tao Gan und Jiao Tai, die beiden Adjutanten des Richters Di. Ein Dutzend Kulis entluden mit nacktem Oberkörper ein ausländisches Schiff, das am Fluss Kai lag. Sieh mal, das Schiff, mit dem wir heute Morgen angekommen sind. Eine schwarze Kriegsdschunke tauchte aus dem Nebel auf und wurde schnell zur Mündung des Perlflusses gerudert. Wenn das Wetter es erlaubt, werden sie bald in Annam sein. Sicher wird es da unten ein paar anständige Kämpfe geben. Jiao Tai zog den Kragen seiner geflickten, schäbigen Jacke hoch und achtete sorgsam darauf, dass sein goldenes Rangabzeichen eines Oberster kaiserlichen Garde verdeckt blieb. Was sollen wir hier eigentlich, Bruder Tao? Beobachten. Es muss sich etwas zusammenbrauen hier in Kanton. Mord in Kanton. Kriminalfälle des Richters Di, alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert von Hüllig, aus dem Englischen von Klaus Schomburg. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Teil 1. Zwei der Kulis hatten einen Ballen in das trübe Wasser fallen lassen. Eine Gestalt mit weißem Turban sprang vom Deck des Schiffes und begann den Umstehenden Fußtritte zu versetzen. Die gelangweilten Wachposten vor dem Zollhaus wurden plötzlich lebendig. Einer trat vor und schlug die flache Seite seiner Hellebarde auf die Schultern des fluchenden Arabers. Lass unsere Männer in Ruhe. Du bist hier in China, vergiss das nicht. Wie viele von diesen unverschämten Kerlen mögen wohl in der Stadt sein? 6 ausländische Schiffe sind im Hafen. Rechnen noch die Araber dazu, die sich an Land niedergelassen haben, dann dürften es ein paar Tausend sein. Und dein Gasthof liegt mittendrin im Muslimviertel. Genau der richtige Ort, um nachts ein Messer in den Rücken zu kriegen. Jiao Tai deutete auf das Ende des Kais. Dort brannte die rote Laterne eines Weinhauses. Ich könnte wirklich etwas vertragen. Habe nie einen so trostlosen Ort gesehen. Sie eilten über die schlüpfrigen Pflastersteine, ohne den schäbig gekleideten, bärtigen Mann zu bemerken, der ihnen folgte. Ein Geruch von abgestandenem Knoblauch empfing die beiden, als sie die düstere Schankstube betraten. Sie nahmen an einem leeren Tisch Platz. Der bärtige Mann, der ihnen gefolgt war, kam herein und ging an die Holztheke, wo der Wirt in einem Becken kochenden Wassers Weinkrüge aus Zinn erhitzte. Was für eine Gesellschaft. Siehst du den scheußlichen Zwerg da drüben? Hm? Was für eine Visage. Die einzige anständige Erscheinung ist unser Nachbar. Sieht wie ein professioneller Boxer aus. Tao Gan deutete mit dem Kinn auf den breitschultrigen Mann, der allein am nächsten Tisch saß. Da. Der schlampige Kellner stellte ihnen 2 Weinkrüge hin. Es war eindeutig, dass er den Zwerg, der mit seinem leeren Becher winkte, absichtlich ignorierte. Gar nicht übel. Der bärtige Mann an der Theke beobachtete sie und zählte die Becher, die sie tranken. Als er sah, dass die beiden Männer zu einer weiteren Runde ihrer 6. ansetzten, strich er sich nachdenklich über seinen Bart. Die Stadt gefällt mir nicht. Das verdammte heiße Wetter gefällt mir nicht. Und dieser stinkende Schankraum gefällt mir nicht. Aber Himmel nochmal, Der Wein ist in Ordnung. Überhaupt, es ist gut, wieder unterwegs zu sein. Ich hatte auch genug von der Hauptstadt. Pass doch auf, man sieht dein Rangabzeichen. Chiaotai zog seine Jacke noch dichter zusammen. Doch der bärtige Mann hatte schon einen Blick auf das goldene Abzeichen erhascht. Seine Lippen verzogen sich zu einem zufriedenen Lächeln. Als er aber einen Araber hereinkommen sah, der sich zu dem Zwerg setzte, verschwand sein Lächeln. Weiß der Himmel, ich bin nicht für einen Paradeobersten geschaffen. Müsstest mal das Bett sehen, in dem ich schlafen soll. Seidene Kissen und Brokatvorhänge. Kommen mir vor wie eine verdammte Hure. Weißt du, was ich jede Nacht mache? Mhm. Ich rolle mir eine Schilfmatte auf den Boden aus und schlafe prächtig. Scheiß Kerl, euch gibt's ja nichts. Verpisst euch. Was ist da los? Sie mögen wohl keine Araber. Plötzlich griff der Araber nach einem Dolch. Doch der Zwerg fasste schnell seinen Arm und zog ihn hitzig nach draußen. Sie haben recht. Der Mann am Nachbartisch wandte sich den beiden zu. Araber mögen wir hier nicht. Warum sollten sie auch herkommen? Unseren Wein trinken sie ohnehin nicht, ist ihnen nicht gestattet von ihrem Glauben her. Diese schwarzen Bastarde versäumen die besten Dinge des Lebens. Trinken Sie eine Runde mit uns. Gerne. Sind Sie oben, aus dem Norden? Nein, ich bin hier in Kanton geboren. Aber viel herumgereist, bin Schiffskapitän. Mein Name ist Nie. Was hat euch Leute hier heruntergeführt? Wir befinden uns nur auf der Durchreise. Wir sind Schreiber. Und gehören zum Gefolge eines Beamten. Der Kapitän warf Chiaotai einen prüfenden Blick zu. Ich hätte gedacht, dass Sie zur Armee gehören. Ich habe früher ein bisschen geboxt und gefochten. Interessieren Sie sich dafür? Mehr fürs Fechten. Vor allem mit arabischen Klingen. Ich musste es lernen, da ich regelmäßig zum Persischen Golf rüberfuhr. Ich begreife nicht, wie die mit diesen gebogenen Klingen umgehen können. Oh, Sie wären überrascht. Ich kann Ihnen gern meine Sammlung ausländischer Schwerter zeigen. Wie wär's? Wollen wir bei mir zu Hause etwas trinken? Wie wär's mit morgen früh? Ja, in Ordnung. Wo wohnen Sie? In der Herberge der fünf Unsterblichen, in der Nähe der muslimischen Moschee. Ah. Ja, ich werde Sie mit einer Sänfte abholen lassen. Sagen wir, eine Stunde nach dem Frühstück? Der Himmel hatte sich aufgeklärt. Die Brise vom Fluss fühlte sich angenehm kühl an. Straßenhändler hatten am Ufer ihre Nachtstände aufgebaut, die von bunten Lampions erleuchtet wurden. Der Fluss war mit kleinen, Bug an Bug verteuten Booten übersät, auf denen Fackeln brannten. Der leichte Wind trieb den Geruch des Feuerholzes hinüber. Das Wasservolk bereitete den Abendreis zu. Hast du nicht das Gefühl, dass uns jemand beobachtet, Bruder Tau? Laufen wir ein bisschen herum, jeder für sich. Dann haben wir eine bessere Chance herauszufinden, ob uns jemand bespitzelt. Ja. Auf dem Weg zum Palast werde ich das Muslimviertel durchqueren und noch bei meiner Herberge vorbeigehen, mich umziehen. Sieh dir die Wasseruhr auf der Hauptstraße an. Sie ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. Die genaue Zeit wird durch Schwimmer angezeigt, die sich in einer Reihe von bronzenen Gefäßen befinden. Ich richte mich nach der Sonne und meinem Durst. Und nachts behelfe ich mich mit meinem Durst allein. Also, bis später im Palast. Chiaotai bog in die nächste Seitengasse. Er sah mehrere Araber, die durch ihre Turbane und ihren langen Schritt auffielen. Bei der Moschee nahmen die Straßen ein fremdartiges Aussehen an. Hier und da verband eine gewölbte Passage die Häuser auf beiden Seiten. Plötzlich sah er den bärtigen Chinesen neben sich. Sind Sie nicht ein Gardist namens Kao oder Shao oder so ähnlich? Im schwachen Licht betrachtete Chiaotai das Gesicht des Fremden. Der Bursche sah heruntergekommen aus. Dennoch besaß er die würdige Haltung einer wichtigen Persönlichkeit. Mein Name ist Chiaotai. Ja, natürlich, Oberst Chao. Sagen Sie, ist Ihr Vorgesetzter, seine Exzellenz Richter, die auch hier in Kanton? Und wenn dem so wäre? Keine Unverschämtheiten, Freundchen. Ich muss ihn dringend sehen. Chiaotai runzelte die Stirn. Zufällig bin ich gerade auf dem Weg zu meinem Chef. Sie können also gleich mitkommen. Der Fremde warf einen Blick über die Schulter. Sie gehen voraus, ich folge. Es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden. Die Gasse lag pechschwarz vor ihnen. Chiaotai versuchte, sich zu orientieren. Wir sollten lieber umkehren, nach einer Sänfte Ausschau halten. Ist noch ein ziemlich weiter Weg. Fragen Sie die Leute in dem Haus dort vorne. Unter einer der Brückenpassagen, die sich über die Straße wölbten, entdeckte Chiao Tai eine Tür. Es rührt sich niemand. Es muss jemand im Haus sein, sonst würde die Lampe nicht brennen. Wir werden diese Tür eintreten. Kommen Sie her. Es kam keine Antwort. Wo ist der Kerl? Chiao Tai drehte sich um. Er war ganz allein in der Gasse. Auf den Pflastersteinen lag die Kappe des Fremden. Als er vortrat, um sie aus der Nähe zu betrachten, fühlte er, wie etwas leicht an seine Schulter tippte. Doch da war niemand. Dann sah er dicht bei seinem Kopf ein paar schmutzige Stiefel. Verflucht. Hoch über ihm baumelte sein Begleiter. Eine dünne Schnur, die über den Sims eines offenen Fensters lief, schnitt ihm in den Hals. Chiao Tai wandte sich zur Tür und trat sie ein. Rasch stieg er die schmalen Stufen hinauf und erreichte die niedrige Passage. Im Schein der Öllampe sah er vor dem Fenster einen Araber liegen. Seine rechte Hand umklammerte einen kurzen, nadelspitzen Speer. Ein Blick auf sein aufgedunsenes Gesicht und seine heraushängende Zunge genügte, um zu erkennen, dass auch er tot war. Erdrosselt. Das ist der Bastard, den ich im Weinhaus sah. Wenn das nicht die schlimmste Art ist, nüchtern zu werden. Aber wo ist der hässliche Zwerg? Chiao Tai löste den Seidenschal, der fest um den Hals des toten Arabers geknotet war. In dessen Zipfel fand er eine schwere Silbermünze. Dann begann er an der dünnen Schnur zu ziehen, die am Fenstersims befestigt war. Langsam holte er seinen bärtigen Begleiter herauf. Das grauenvoll entstellte Gesicht erschien im Fenster, aus dem grinsenden Mund sickerte Blut. Die Schlinge hatte tief in den dürren Hals geschnitten. Nachdenklich betrachtete Chiao Tai die beiden toten Körper. Er begriff, was geschehen war. Während er an die Tür klopfte, hatte der Araber dem Fremden eine Schlinge über den Kopf geworfen und ihn mit einem furchtbaren Ruck hochgehievt. Aber er hatte nicht nur seinen Begleiter, sondern auch ihn umbringen wollen. Doch bevor er den Speer schleudern konnte, hatte eine dritte Person den Araber von hinten mit dem Schal erdrosselt und war dann geflohen. Chiao Tai sah durch das Fenster auf die Straße hinunter. Als ich an die Tür klopfte, muss ich ein perfektes Ziel abgegeben haben. Und die dünne Spitze hätte mühelos meinen Panzerhelm durchbohrt. Tao Gan hatte die Stadt durch das Südtor betreten und schlenderte durch die hin und her eilende Menge. Kanton hatte sich kaum verändert. Er erkannte den Tempel des Kriegsgottes wieder, dessen Torhaus von zwei riesigen Steinlöwen flankiert wurde. Der Löwe zur Linken blickte finster, das Maul festgeschlossen, während die Löwen zur Rechten den Rachen weit aufriss. Nie kann sie ihr verdammtes Maul halten. Genau wie meine elende frühere Frau. 20 Jahre lang hatte Tao Gan kaum an sie gedacht. Nun rief der Besuch in dieser Stadt alles wieder in Erinnerung. Seine einstige große Liebe hatte ihn niederträchtig getäuscht. Seither hatte er den Frauen abgeschworen und war entschlossen, sich an der Welt zu rächen. Er wurde ein gewerbsmäßiger Betrüger. Doch Richter Di veranlasste ihn, sein Leben zu ändern. Aus dem Schwindler Tao Gan wurde ein verlässlicher Adjutant. Und jetzt, nachdem der Richter zum Präsidenten des obersten Gerichtes befördert worden war, hatte Tao Gan die Stelle eines Obersekretärs erhalten. Sieh mich an. Ich bin jetzt nicht nur ein Beamter von Stand, sondern auch ein Mann, der über einige Mittel verfügt. Als Tao Gan um die Ecke bog, bemerkte er am Ende der Gasse einen Tumult. Zwei zerzauste Kerle fielen über eine junge Frau her. Tao Gan handelte schnell. Aus einem Mörtelkrug schöpfte er etwas Kalk. Dann griff er einen Ziegelstein und schlug dem einen der Männer den Stein mit Wucht auf die Schulter. Der andere zog einen Dolch. Aber Tao Gan warf ihm rasch den ungelöschten Kalk in die Augen. Der Schurke mit der zerschmetterten Schulter packte seinen Kameraden am Arm und beide liefen so schnell sie konnten die Gasse hinunter. Die Frau raffte ihr Gewand zusammen. Flüchtig bemerkte Taugan, dass sie recht hübsch war. Kommen Sie zur Markt, schnell. Als sie zögerte, nahm er ihren Ärmel und zog sie mit sich. In solch einem verlassenen Viertel allein herumzulaufen, heißt das Schicksal herausfordern, Fräulein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich war auf dem Weg zum Tempel. Danken Sie Ihrem glücklichen Stern. Und Ihren Tempelbesuch verschieben Sie besser auf morgen. Bei Tageslicht ist es sicherer. So, hier darf ich Sie verabschieden. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mir doch bitte den Namen des Ladens vor uns. Ich kann die Mandarinen riechen. Wenn ich weiß, wo wir sind, finde ich meinen Weg allein. Während sie das sagte, nahm sie einen zusammenschiebbaren Spazierstock aus ihrem Ärmel. Taugan warf einen raschen Blick auf ihre Augen. Sie waren von einem leblosen, trüben Grau. Ich werde Sie natürlich nach Hause bringen. Das ist völlig unnötig, Herr. Das Viertel ist mir sehr vertraut. Wenn ich Sie führe, geht es schneller. Wo wohnen Sie? Sie sind sehr zuvorkommend, Herr. Nicht weit vom Nordostende des Marktes. Sie sind ein Beamter, nicht wahr? Oh nein, ich bin nur ein Kaufmann. Natürlich, entschuldigen Sie. Aber ich darf hinzufügen, dass Sie ein freundlicher und rücksichtsvoller Mann sind. Nun, was das betrifft, irren Sie sich gewaltig. Taugan sah, dass ein schwaches Lächeln über ihr stilles Gesicht glitt. Ihre weit auseinanderstehenden Augen und der volle Mund verliehen ihr ein fremdartiges Aussehen, was ihn überaus reizte. Vorsicht bei den Stufen. In den Mietshäusern hier leben die Familien der Marktverkäufer. Sie kommen erst spät nach Hause, deshalb ist es hier immer so ruhig. Da sind wir. Auf dem Tisch finden Sie eine Kerze. Taugan musterte eingehend den kleinen, kahlen Raum. Mein Name ist Lan Li. Ich habe nicht viel, was ich Ihnen anbieten könnte. Aber ich hasse nichts mehr, als jemandem etwas schuldig zu sein. Wenn Sie mit mir schlafen wollen, so können Sie das tun. Sie brauchen keine Bedenken zu haben. Ich bin keine Jungfrau mehr. Im letzten Jahr wurde ich vergewaltigt. Entweder sind Sie gründlich verdorben oder aber unglaublich aufrichtig. Also, was es auch sein mag, ich bin an Ihrem Angebot nicht interessiert. Dafür bin ich neugierig. Welche Arten von Menschen es gibt, und Ihr Typ ist offenbar neu für mich. Eine kurze Unterhaltung und eine Tasse Tee würden also die Schuld, die Sie zu haben glauben, bestens begleichen. Setzen Sie sich. Ich werde nur rasch mein zerrissenes Gewand wechseln. Sie verschwand hinter einem Wandschirm. Während Taugan neugierig eine Reihe kleiner Behälter betrachtete, die an Bambushaken von einer Stange herabhingen. Undeutlich vernahm er ein anhaltendes Schwirren, das er nicht einordnen konnte. Es schien von diesen Behältern zu kommen. Plötzlich begriff er, sie enthielten Grillen. Jede hatte einen etwas anderen Klang. Er nahm eine winzige Kalebasse herunter und hielt sie dicht an sein Ohr. Seien Sie vorsichtig mit meiner goldenen Glocke. Verkaufen Sie diese Insekten? Ja, das ist mein Prachtstück. Sie ist sehr selten, besonders hier im Süden. Kenner nennen sie die goldene Glocke. Ich war so glücklich heute Morgen, als ich aufwachte und sie singen hörte. Ich habe sie nämlich erst gestern Abend gefunden. Ich ging an der Westmauer der Blumenpagode entlang. Plötzlich hörte ich ihre Stimme. Sie klang erschreckt. Mit einem Stückchen Gurke lockte ich sie in die ausgehöhlte Kalebasse. Hören Sie? Jetzt singt sie wieder sehr schön. Das tut sie, zweifellos. Haben Sie eigentlich keine Familie in der Stadt? Doch. Aber nach dem Unglück mit meinen Augen habe ich das Haus verlassen. Ihre Art, sich zu erkundigen... Ich glaube immer noch, dass Sie ein Beamter sind. Ja, Sie haben recht. Ich bin eine Art Schreiber und gehöre zum Gefolge eines höheren Beamten aus der Hauptstadt. Mein Name ist Tao. Was haben Sie mit den beiden Männern gemacht, die mich überfallen haben? Sie schienen große Schmerzen zu haben. Nun, ich bin ein älterer Mann, wissen Sie. Aber ich habe gelernt, auf mich aufzupassen. Die Welt ist voller böser Menschen. Glauben Sie das wirklich? Wenn die Menschen gemein sind, dann hauptsächlich, weil sie unglücklich sind. Oder einsam. Oder weil sie nicht die Dinge bekommen, die sie gerne möchten. Oder vielleicht, weil sie zu viele von den Dingen besitzen, die sie haben möchten. Jedenfalls wette ich, dass diese beiden nicht einmal genug Geld hatten, um sich eine Mahlzeit zu kaufen. Geschweige denn eine Frau. Das nächste Mal werde ich jedem von Ihnen ein Silberstück schenken. Na, jedenfalls wird der eine nie wieder seinen rechten Arm gebrauchen können und der andere wird lange vergeblich versuchen, sich den Kalk aus den Augen zu waschen. Sie sind ein abscheulicher Mensch. Sie scheinen auch noch Vergnügen daran zu finden. Und Sie sind eine törichte junge Frau. Taugane hob sich und ging zur Tür. Danke für den Tee. Seien Sie vorsichtig. Die Stufen sind glatt. Die riesige leere Halle war in gedämpftes Licht getaucht. Hier im Ostflügel des Gouverneurspalastes residierte Richter Dee. Am anderen Ende der Halle erblickte Taugan einen gewaltigen Schreibtisch. Dahinter saß der Richter und ihm gegenüber auf einem der niedrigeren Stühle Chiao Tai. Beide in Gedanken versunken. Richter Dee trug ein purpurnes Gewand und eine hohe Flügelkappe mit den goldenen Insignien des Großen Rates. Es tut gut, euch um mich zu haben, meine Freunde. Nun, es gibt schlechte Nachrichten. Ich habe recht daran getan, euch beide verkleidet zum Kai zu schicken, denn das hat die Dinge in Bewegung gebracht. Chiao Tai wurde Zeuge eines besonders heimtückischen Mordes. Möglicherweise ein erster Hinweis auf den Verbleib eines sehr wichtigen Mannes, der in dieser Stadt verschwunden ist. Wer wäre dieser? Seit der Erkrankung seiner Majestät haben sich rivalisierende Gruppen am Hof gebildet. Einige unterstützen den rechtmäßigen Thronerben, den Kronprinzen, andere die Kaiserin, die ihn durch ein Mitglied ihres eigenen Clans ersetzen möchte. Und der Mann, der das Machtgleichgewicht aufrechterhält, ist der kaiserliche Zensor Lu. Ein junger, aber äußerst fähiger Mann. Ich gebe ihm meine volle Unterstützung. Vor ungefähr 6 Wochen reiste Zensor Lu hierher nach Kanton. Der Große Rat hatte ihn beauftragt, die Vorbereitungen für unsere Seeexpedition nach Annam zu überprüfen. Er kehrte in die Hauptstadt zurück und gab einen positiven Bericht. In der vergangenen Woche kehrte der Zensor jedoch plötzlich nach Kanton zurück, nur in Begleitung seines Ratgebers Dr. Su. Niemand weiß um den Zweck seines zweiten Besuchs. Offenbar wollte er inkognito bleiben. Aber ein Agent des Gouverneurs sah den Zensor und Dr. Su in der Nähe des arabischen Viertels. Beide ärmlich gekleidet. Seither waren der Zensor und Dr. Su wie vom Erdboden verschluckt. Unter dem Vorwand, Informationen über den Außenhandel zu sammeln, beauftragte mich der Rat, geheime Nachforschungen über den Verbleib des Zensors anzustellen. Nach Dr. Su brauchen wir nicht mehr zu suchen. Seine Leiche liegt in der Seitenhalle. Erzähl ihm, was passiert ist, Chiao Tai. Chiao Tai gab seinem erstaunten Kollegen einen kurzen Bericht vom Doppelmord im arabischen Viertel. Ich habe die Leiche sofort als die von Dr. Su identifiziert. Was beweist, dass sich der Zensor wirklich in ernsten Schwierigkeiten befindet. Gibt es denn gar keinen Hinweis auf die Natur dieser Schwierigkeiten? Nur sein offensichtliches Interesse für die Araber hier. Was das Privatleben des Zensors betrifft, so weiß ich nichts, außer dass er über beträchtliche Mittel verfügt und noch unverheiratet ist. Wohlgemerkt, der Gouverneur darf von unseren Untersuchungen nichts erfahren. Gibt es Gründe für einen Verdacht gegen den Gouverneur? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe seine Akte eingesehen. Er wird als gewissenhafter und fähiger Beamter beschrieben. Ich fand nur eine kritische Bemerkung, nämlich, dass er von Ehrgeiz verzehrt wird und den Posten des hauptstädtischen Gouverneurs ersehnt. Nun, ich wies ihn an, die besten Außenhandelsexperten zu einer Konferenz zusammenzurufen. Ich hoffe, ein paar generelle Informationen über die arabischen Angelegenheiten zu erhalten. Lasst uns jetzt in die Ratshalle gehen, Sie werden schon auf uns warten. Was könnte der kaiserliche Zensor mit den erbärmlichen Geschäften der schwarzen Barbaren zu schaffen haben? Es scheint, dass es zu einem Zusammenschluss der arabischen Stämme unter einer Art Häuptling, dem Kalifen, gekommen ist. Was in diesen dunklen Ländern an der Peripherie unserer zivilisierten Welt geschieht, geht uns natürlich nichts an. Der Kalif ist nicht einmal so bedeutend, dass er es gewagt hätte, seine kaiserliche Majestät um die Gunst zu bitten, ihm den Status eines Vasallen zu gewähren. Dennoch könnten die arabischen Schiffe hier im Süden die Rebellen in Annam mit Waffen versorgen. Aber wir wollen es nicht in belanglosen Spekulationen ergehen. Kommt, wir sind spät. Der Haushofmeister führte den Richter und seine beiden Assistenten in die prunkvolle Ratshalle. Der Gouverneur empfing den Richter mit einer tiefen Verbeugung. Dann stellte er den dünnen älteren Mann an seiner Seite als Herrn Bau vor. Präfekt von Kanton, verantwortlich für die Verwaltung der Stadt. Der Präfekt berührte den Boden mit seiner Stirn. Gemäß den Anweisungen Eurer Exzellenz habe ich Herrn Liang Fu und Herrn Yao Tai Kai hierher gerufen. Herr Liang ist einer der reichsten Kaufleute dieser Stadt. Er ist der einzige Sohn des verstorbenen Admirals Liang. Der Admiral war ein tapferer Soldat und ein großer Stratege. Bezwinger der südlichen Meere wurde er genannt. Ich bin ihm nur einmal begegnet, aber ich erinnere mich gut an seine außergewöhnliche Erscheinung. Ein untersetzter, breitschultriger Mann mit einem flachen, ziemlich hässlichen Gesicht. Doch wenn man einmal in diese durchdringenden Augen gesehen hatte, wusste man, dass man sich in der Gegenwart eines wahrhaft großen Mannes befand. Warum hat der Sohn die Familientradition nicht fortgesetzt? Seine schlechte Gesundheit machte ihn für eine militärische Karriere untauglich. Was bedauerlich ist, da er die strategische Begabung seines Vaters geerbt hat, wie die äußerst geschickte Verwaltung seiner Geschäfte beweist. Und sein seltsames Können beim Schachspiel. Herr Liang ist der Schachmeister dieser Provinz. Natürlich lässt sich ein Mann von Herrn Liangs Bildung nicht zu einem direkten Umgang mit den barbarischen Händlern herab, aber er hält sich über die Probleme auf dem Laufenden. Herr Yao Tai Kai dagegen unterhält enge Kontakte zu den ausländischen Kaufleuten, hauptsächlich Arabern und Persern. Ihm macht das nichts aus. Er kommt aus einer ziemlich bescheidenen Familie. Er ist ein großzügiger, lebenslustiger Bursche. Nun gut, lassen Sie die beiden Herren hereinkommen. Der Präfekt führte zwei Männer durch die Halle. Sie können sich erheben. Der Richter sah in das blasse Gesicht des Kaufmanns Liang Fu. Die schwarze Gazekappe auf seinem Kopf verriet, dass er einen literarischen Grad besaß. Liang sprach ein ausgezeichnetes Hochchinesisch, seine Antworten waren präzise und sachkundig. Dann kam die Reihe an Herrn Yao. Der neigte zunächst zum Prahlen. Als er jedoch zur Darstellung seiner Geschäfte gelangte, merkte Richter Di bald, dass er ein gutes Verständnis für finanzielle Probleme besaß. Ich begreife nicht, wie Sie es schaffen, alle diese Ausländer voneinander zu unterscheiden. Für mich sehen sie alle gleich aus. Es muss doch sehr bedrückend sein, täglich mit diesen unkultivierten Barbaren umzugehen. Im Geschäftsleben muss man die Dinge nehmen, wie sie sind, Exzellenz. Und einige Araber haben sich eine beachtliche Kenntnis unserer chinesischen Kultur erworben. Nehmen Sie zum Beispiel Mansur, den Anführer der arabischen Gemeinschaft. Er spricht unsere Sprache fließend und ist ein guter Gastgeber. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe für heute Abend eine Einladung zu einem Essen bei ihm zu Hause. Nun, vielen Dank für Ihre wertvolle Information, Herr Yao. Nehmen Sie doch Oberst Xiao zu dieser arabischen Gesellschaft mit. Es wird eine interessante Erfahrung für ihn sein. Der Richter erhob sich und ließ sich zu einem Teepavillon in einem kleinen Garten führen. Eine recht interessante Sitzung. Aber außer der Tatsache, dass es hier noch mehr Araber gibt, als wir vermuteten, haben wir nicht viel erfahren. Wie steht es mit den privaten Interessen des Zensors? Manche prominente Familie in der Hauptstadt hat sich bemüht, ihn zum Schwiegersohn zu machen, aber vergeblich. Er unterhält doch keinerlei Beziehungen zu Kurtisanen. Dieses mangelnde Interesse wurzelt jedoch nicht in einer angeborenen Abneigung gegen Frauen. Der Grund für seine Enthaltsamkeit ist einfach der, dass er völlig von seiner Arbeit in Anspruch genommen ist. Hat er denn überhaupt kein Steckenpferd? Nein, nein. Abgesehen von einem großen Interesse an Grillen. Während einer meiner letzten Unterhaltungen mit ihm vernahm ich ein zirpendes Geräusch, das aus seinem Ärmel drang. Er holte eine Grille in einem kleinen Käfig aus Silberdraht hervor. Ein seltenes Exemplar, goldene Glocke genannt, wenn ich mich recht entsinne. Ah. Was ist damit nicht in Ordnung? Auf meinem Weg hierher begegnete ich einem blinden Mädchen, das Grillen verkauft und am Abend zuvor eine herrenlose goldene Glocke fing. Das ist gewiss ein Zufall, aber da sie mir erzählte, dass diese Art hier im Süden sehr selten ist. Das hängt davon ab, wie und wo sie sie gefangen hat. Sie fing sie an der Westmauer der Blumenpagode. Sie sagte, ihre Stimme klang verschreckt. Es ist natürlich eine gewagte Vermutung. Dennoch dürfen wir die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es sich tatsächlich um die goldene Glocke des Zensors handelt. Wir sollten einen Blick auf den Tempel werfen. Und auf dem Weg dorthin können wir in einem kleinen Speiselokal unseren Abendreis zu uns nehmen. Das geht nicht. Früher schadet es nichts, gelegentlich inkognito einen Rundgang durch die Stadt zu machen. Aber jetzt, als einer der höchsten Beamten des Reichs, können Sie wirklich... Ich kann und ich werde. In der Hauptstadt muss ich all den Pomp und das Zeremoniell mitmachen, daran ist nichts zu ändern. Aber wir sind nicht in der Hauptstadt, wir sind in Kanton. Ich werde mir diese willkommene Gelegenheit nicht entgehen lassen. Friede mit dir, Mansur. Ich habe mir die Freiheit genommen, meinen Freund Oberst Chao aus der Hauptstadt mitzubringen. Friede mit allen wahren Gläubigen. Mansur führte seine Gäste in das Haus am Ende des Gartens. Bei seinem Eintreten bemerkte Chao Tai, dass es überhaupt keine Möbel, geschweige denn einen Esstisch gab. Der Fußboden war mit einem dicken blauen Teppich bedeckt und in den Ecken lagen einige prall gefüllte Seidenkissen. Ich hoffe, der verehrte Gast hat nichts dagegen, auf dem Fußboden zu sitzen. Mhm. Als Soldat bin ich ein hartes Leben gewöhnt. Wir finden unsere Lebensweise ganz bequem. Was bedeuten diese Schnörkel an der Wand? Es ist eine arabische Inschrift, ein heiliger Text. Sagen Sie, Mansur, wie viele Buchstaben haben Sie? 28. Heiliger Himmel, ist das alles? Wir haben nämlich mehr als 20.000. Mansurs Lippen verzogen sich zu einem verächtlichen Lächeln. Wie zum Teufel können die mit nur 28 Buchstaben ihre Gedanken ausdrücken? Sie haben nicht so viele. Ein Jüngling trug ein Tablett aus gravierter Bronze herein. Darauf befanden sich gebratene Hühnchen und ein Krug mit drei bunten Emaillebechern. Der Junge schenkte eine farblose Flüssigkeit ein und zog sich zurück. Willkommen in meinem Haus. Chao Tai trank und fand die stark nach Anis schmeckende Flüssigkeit recht gut. Die Hühnchen rochen lecker, aber er wusste nicht, wie er sie essen sollte, denn er sah keine Essstäbchen. Da er Mansur und Yao die Hühnchen mit den Fingern auseinanderreißen sah, folgte er schließlich ihrem Beispiel. Dann kam eine mit Safranreis, Lammstücken, Rosinen und Mandeln beladene Platte. Auch das munterte Chao Tai. Nachdem er schließlich seine Hände in parfümiertem Wasser gesäubert hatte, lehnte er sich zufrieden gegen das Kissen. Wirklich sehr gut. Trinken wir noch eine Runde? Wir sind übrigens Nachbarn. Ich wohne in der Herberge der Fünf Unsterblichen. Sagen Sie, leben alle Ihre Landsleute in diesem Viertel hier? Die meisten unserer Seeleute steigen gewöhnlich nicht weit vom Zollhaus ab. Ich begegnete da einem chinesischen Schiffskapitän, der ihre Sprache spricht. Ein Bursche namens Ni. Nis Vater war Chinese. Aber seine Mutter war Perserin. Die Perser taugen nichts. Unsere tapferen Krieger haben Hackfleisch aus ihnen gemacht, vor 40 Jahren, in der Schlacht von Niawand. Stimmt es, dass im Westen des Kalifenreiches weißhäutige Menschen mit blauen Augen und gelbem Haar leben? Solche Menschen kann es nicht geben. Das müssen Geister oder Teufel sein. Die existieren tatsächlich und kämpfen gut. Die können sogar schreiben, aber verkehrt herum. Von links nach rechts. Das ist der Beweis. Es sind Geister. In der Unterwelt ist alles genau andersherum. Hey Mansur, wie wär's jetzt mit ein paar arabischen Tänzen? Schon mal arabische Tänzerin gesehen, Obrist? Noch nie. Tanzen sie so gut wie unsere? Ah, bei Allah. Ihre Frage verrät Ihre Ignoranz. Achten Sie auf den Vorhang. Wenn wir Glück haben, wird es ein Hochgenuss. Eine Frau erschien in der Vorhangöffnung. Sie war nackt. Nur ein mit Fransen versehenes schwarzes Band umschlang ihre Hüften. Die glatte Oberfläche ihres Bauches wurde von einem Smaragd betont, der in ihrem Bauchnabel steckte. Die Tänzerin hatte eine wunderbare goldbraune Haut, aber ihr Gesicht entsprach nicht den chinesischen Maßstäben weiblicher Schönheit. Die schwarz umränderten Augen waren zu weit, die scharlachroten Lippen zu voll. Diese unchinesischen Züge stießen Chiao Tai ab, übten aber zugleich eine eigenartige Faszination auf ihn aus. Die Frau verbeugte sich vor Mansur, berührte mit der rechten Hand kurz ihre Brust und neigte dann ihren Kopf in Chiao Tais Richtung. Mit zufriedenem Lächeln sah Mansur Chiao Tais bewundernden Blick. Das ist Sumurut, die Smaragdtänzerin. Sumurut fing an, ihren Oberkörper in einem langsamen Rhythmus zu wiegen. Dabei neigte sie sich nach hinten, tiefer und tiefer, bis ihr Kopf auf den verschränkten Armen ruhend den Boden berührte. Ihre Brüste deuteten mit aufgerichteten Warzen nach oben, während sich die Fülle ihres gelockten Haares über die wohlgeformten Arme breitete. Plötzlich bemerkte Chiao Tai erschrocken, dass sich der Smaragd in der Mitte ihres nackten Bauches langsam hin und her bewegte. Der Rest ihres Körpers blieb völlig bewegungslos, nur der Bauch bewegte sich in einem seltsamen Staccato. Dann begann der Smaragd Kreise zu beschreiben, die allmählich größer wurden. Chiao Tais Augen hingen gebannt an dem grünen Stein, der im Lampenlicht glitzerte. Das Blut pochte heftig in seinen Schläfen, seine Kehle war wie zugeschnürt, Schweiß strömte ihm über das Gesicht, aber er bemerkte es nicht. Als die Trommel schwieg, erwachte Chiao Tai aus seiner Trance. Mashallah. Mansur holte eine Goldmünze hervor und legte sie vor der Frau auf den Boden. Sumurut nahm sie abschätzig und warf sie quer durch den Raum den Musikanten zu. Dann wandte sie sich an Chiao Tai. Ist der Fremde von weit her gekommen? Ich bin aus der Hauptstadt. Mein Name ist Chiao Tai. Ja. Sie schenkte ihm einen langen Blick, dann wandte sie sich seinem Nachbarn zu. Sie sehen gut aus, Herr Yao. Ich befinde mich bei guter Gesundheit. Allah sei es gelobt. Lüstern starrte er auf ihren Busen. Wie einer unserer chinesischen Dichter einmal so treffend schrieb, der Baum neigt sich unter dem Gewicht der reifen Früchte. Mansur beobachtete Sumurut scharf, während sie die Becher wieder füllte und sich zu Chiao Tai vorbeugte. Ich wohne auf dem ersten Boot in der vierten Reihe. Schwatz nicht! Und komm her! Ich spreche mit wem ich will, o Herr vieler Schiffe. Verneige dich und entschuldige dich für deine beleidigende Äußerung. Sumurut spuckte vor Mansur auf den Boden. Der sprang auf, packte mit einer Hand ihr Haar und riss ihr mit der anderen das Band von den Hüften. Sehen Sie sich die Reize dieser Hure genau an. Sie sind käufliche. Damit zwang er sie auf die Knie und griff nach dem langen Rattanbogen des Geigers. Es wäre besser, Sie würden Ihren Streit nicht in der Öffentlichkeit austragen, Mansur. Sie bringen Ihre Gäste in Verlegenheit. Mansur blickte ihn wütend an, ließ das Haar der Frau los und nahm wieder Platz. Merkt euch nur, was er gesagt hat. Ich stehe dem Meistbietenden zur Verfügung. Sie warf ihren Kopf zurück, stolzierte zum Vorhang und verschwand. Temperamentvolles Weibsbild. Haben Sie vielen Dank für diese freigebige Gastfreundschaft. Chiao Tai wollte ebenfalls ein paar Worte des Dankes sagen, unterließ es jedoch, als er den glühenden Hass in Mansurs Augen sah. Ihr Gastgeber brachte sie durch den duftenden Garten zum Tor und verabschiedete sich mit einigen kaum verständlichen Sätzen. Lassen Sie uns noch ein wenig gehen, Herr Yao. Die Luft da drin war sehr schickig und das ausländische Gebräu ist mir zu Kopf gestiegen. Der Bursche hätte nicht diese schändliche Szene machen sollen. Das kann man von Barbaren schon erwarten. Aber schade, dass Sie ihm Einhalt geboten haben. Sie tut neuerdings vornehm. Sie ist keine reine Araberin. Wissen Sie, ihre Mutter gehört zu den Tanka, dem Wasservolk. Mansur ist nicht ihr Besitzer, soweit ich weiß, hat sie irgendwo einen einflussreichen Gönner. Aber Mansour sagt, es sei käuflich. Ach, das tat er nur, um Sie zu demütigen. Kommen Sie bloß nicht auf dumme Gedanken, Oberst. Ich jedenfalls würde Ihnen diese schwarzen Frauen nicht empfehlen. Sie sind ziemlich primitiv in ihrer Art. Wie Tiere des Feldes. Also ich würde jetzt gerne meine Sänfte nehmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich muss zu einer Verabredung in einem meiner privaten Etablissements. Versäumen Sie sie nicht. Finde mich schon zurecht. Es war die Zeit für den Abendreis, als Dichter Di und Taogan inkognito das Tor der Tempelanlage durchschritten. Wie soll man in diesem entsetzlichen Gedränge einen Mann ausfindig machen? Das Tempelgelände glich einem nächtlichen Jahrmarkt mit farbenfrohen Lampions, Ölkuchenverkäufern, die sich durch das Gedränge schoben, und Straßenständen voller Bücher, Spielzeug und Süßigkeiten. Geh du vor und sieh dich ein bisschen um, Taogan. Ich komme gleich nach. Vor einem Teepavillon standen zwei auffällig gekleidete Frauen. Ein altes Weib lehnte wachsam am Türpfosten und stocherte in den Zähnen. Ich würde mich gerne ein bisschen mit deinen Mädchen unterhalten. Verstehen Sie die nördliche Sprache? Entweder Sie kommen zur Sache oder Sie lassen's. Was anderes gibt's nicht. 60 Kupferstücke. Bitte nehmen Sie mich her. Die Vogelscheuche können Sie für 30 haben. Aber warum nicht das hübsche junge Küken? Ich nehme die große. Aber erst möchte ich mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Für das Geld können Sie mit ihr machen, was Sie wollen. Richter Di setzte sich mit dem Mädchen an einen kleinen Tisch und bestellte eine Kanne Tee und Süßigkeiten. Was hat das zu bedeuten? Ich möchte mal wieder in meiner eigenen Sprache sprechen. Wie sind Sie so weit in den Süden gekommen? Das ist sicher nicht die Art von Geschichte, die Sie interessieren dürfte. Lassen Sie mich mein eigenes Urteil bilden. Hier, trinken Sie eine Schale Tee. Ich war dumm. Umdrehen vom Pech verfolgt. Vor 10 Jahren verliebte ich mich in einen reisenden Seidenkaufmann, der am Nudelstand meines Vaters zu essen pflegte, und ging mit ihm fort. Für ein paar Jahre war alles ganz schön. Doch als seine Geschäfte ihn nach Kanton führten, fing er etwas mit einem Mädchen von hier an. Er wollte mich loswerden. Aber hier ist es schwer, eine Frau zu verkaufen, die keine Ausbildung hat und noch dazu aus dem Norden ist. Für eine lächerliche Summe verscheuerte er mich deshalb an die Tanka. Die Tanka? Man nennt sie auch das Wasservolk. Die Kantonesen verachten sie. Sie sagen, sie stammten von den Wilden ab, die hier lebten, bevor wir Chinesen in den Süden kamen. Sie müssen auf ihren Flussbooten bleiben. Sie prahlen damit, dass vor 80 Jahren eine bedeutende chinesische Persönlichkeit heimlich eine Tankerfrau geheiratet haben soll und dass ihr Sohn ein berühmter Krieger geworden sei, der den Kaiser mit Onkel anrede. Naja, ich musste in einem ihrer schwimmenden Bordelle arbeiten. Die Kerle schnattern wie die Affen und die Frauen pfuschen mit schmutzigen Drogen und Giften herum. Es war eine Erlösung, als ich an ein chinesisches Bordell verkauft wurde. Nehmen Sie noch eine Schale Tee. Danke. Ich möchte Sie noch etwas fragen. Vor ein paar Tagen sollte ich einen Freund aus dem Norden hier treffen. Ich wurde jedoch aufgehalten. Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber es muss hier in der Nähe sein, denn er selbst schlug diesen Tempel als Treffpunkt vor. Vielleicht haben Sie ihn gesehen. Ein großer, gut aussehender Bursche, so um die 30, mit einem leicht arroganten Gesichtsausdruck, kleiner Schnurrbart. Er spricht nicht mit hiesigem Akzent. Aus dem Norden. Sie sind genau einen Tag zu spät dran. Er kam gestern Abend hier vorbei, etwa um dieselbe Zeit. Haben Sie ihn angesprochen? Aber ich hatte kein Glück. Er lief zum Tempel weiter, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Er war hübsch, so wie Sie sagen, obwohl ziemlich dürftig gekleidet. Sollen wir jetzt zu meinem Haus gehen? Nicht jetzt. Ich muss nach meinem Freund sehen. Ich besuche Sie vielleicht später. Der Richter stieg gerade die Stufen zum Tempel hinauf, als ihm Taogan entgegenkam. Ich habe mich ein wenig umgesehen, aber es war niemand da, auf den die Beschreibung des Zensors gepasst hätte. Er war gestern Abend hier. Anscheinend verkleidet. Wem gehört die Sänfte dort? Es ist die von Han Liangfu. Der Mönch dort erzählte mir, dass er regelmäßig hierher kommt, um mit dem Abt Schach zu spielen. Richter Di trat zu dem Mönch und gab ihm eine Beschreibung des Zensors. Ich bin mir so gut wie sicher, dass niemand, auf den diese Beschreibung passt, heute Abend den Tempel besucht hat. Sie werden mich jetzt freundlicherweise entschuldigen. Ich habe eine Totenfeier zu beaufsichtigen. Gestern Abend brachten Sie einen toten Vagabunden herein, der aussah wie Ihr Freund. Aber natürlich ist er es nicht. Er war in Lumpen gehüllt. Ich bin Gerichtsbeamter und der Mann, den ich hier treffen sollte, mag sich als Bettler verkleidet haben. Ich will die Leiche auf der Stelle sehen. Herr, er ist in der Leichenhalle, im Westflügel. Er soll nach Mitternacht eingeäschert werden. Der Mönch führte sie in einen kleinen, verlassenen Hof. Dort stieß er eine schwere Tür auf und zündete eine Kerze an. Gut, dass die heute Nacht verbrannt werden. Bei dem heißen Wetter. Richter Dee hob den Zipfel eines Leinentuches an und Taugan leuchtete mit der Kerze in ein bleiches Gesicht. Nasses Haar klebte an der hohen Stirn. Aber selbst im Tode noch bewahrte das Gesicht seinen stolzen Ausdruck. Holen Sie sofort den Abt des Klosters. Der Richter griff in den Ärmel und gab dem Mönch eine seiner roten Besuchskarten, die mit seinem vollen Namen und Rang beschriftet waren. Taugan zog derweil dem Toten die zerlumpten Kleider aus. Eingehend studierte er den wohlgebauten Körper. Nein, keinerlei Anzeichen von Gewaltanwendung, keine Abschürfungen. Ich werde mir einmal seine Kleider ansehen. Was haben wir denn hier? Das ist der Drahtkäfig, in dem der Zensor seine Grille hielt. Das Türchen ist eingedrückt. Eine imponierende Gestalt in einem langen, safrangelben Gewand hastete in die Totenhalle. Der Abt verneigte sich tief. Wie ist dieser Mann gestorben? Exzellenz, die Todesursache ist uns völlig unbekannt. Diese armen Männer werden tot hierher gebracht. Wir verbrennen sie nur aus Wohltätigen. Sie sollten das Gesetz besser kennen. Es ist Ihnen nicht gestattet, Leichen kostenlos oder gegen Bezahlung einzuäschern, ohne den Totenschein dem Gericht zur Prüfung vorgelegt zu haben. Aber das Gericht hat doch die Leiche hergeschickt, Exzellenz. Zwei Konstabler brachten sie vergangene Nacht. Sie sagten, es sei ein Vagabund unbekannter Identität. Ich selbst habe die Empfangsbescheinigung unterschrieben. Das ist etwas anderes. Sie können gehen. Taugan, ich muss wissen, wo und wie die Konstabler ihn gefunden haben. Und ich möchte auch den Bericht des Leichenbeschauers sehen. Lass die Leiche in den Palast bringen und erzähl ihnen einfach, der Tote sei ein geheimer Ermittlungsbeamter aus der Hauptstadt, der auf meinen Befehl hierher geschickt wurde. Als Chiautai Senfte am Seitentor des Palastes abgesetzt wurde, war es bereits eine Stunde vor Mitternacht. Richter Dee saß allein an seinem Schreibtisch. Wir haben den Zensor gefunden. Ermordet. Ermordet? Mit Hilfe eines heimtückischen Giftes. Ich ließ eine sorgfältige Autopsie durchführen. Die einzigen Leute, die wissen, wie man es zubereitet, sind die Tanker. Wenn einer großen Dosis verabreicht, stirbt das Opfer sofort. Eine geringe Dosis verursacht zunächst nur allgemeine Erschöpfung. Ein paar Wochen später tritt der Tod ein. Die Wirkung kann nur durch eine Untersuchung der Kehle nachgewiesen werden. Das erklärt, warum der Leichenbeschauer nichts gefunden hat. Der hat die Leiche nie zu Gesicht bekommen. Taugan hat das gesamte Gerichtspersonal befragt. Heiliger Himmel. Dann waren die beiden Konstabler also Betrüger. Die reguläre Uniform im Tugend. Die Tatsache, dass der Zensor im Tempel gesehen wurde und der Hinweis mit der Grille deuten darauf hin, dass die Tat in der Umgebung begangen wurde. Das blinde Mädchen muss mehr darüber wissen. Ja, ich werde dem Mädchen ein paar Fragen stellen. Taugan holt sie schon. Weiß der Himmel, was hier vor sich geht? Hast du das Mädchen nicht mitgebracht? Sie ist verschwunden. Und all ihre Grillen sind ebenfalls fort. Taugan nahm einen großen Schluck Tee. Von ihrer Geschichte, wie sie die Grille gefangen habe, glaube ich kein Wort. Ich habe mir die Tempelmauer angesehen. Zwischen den Backsteinen gibt es nicht eine einzige Spalte. Andererseits beweist die Tatsache, dass sie dir einen Hinweis auf den Tempel gab, dass sie die Mörder des Zensors bekämpft. Einige Leute wissen offenbar genau, was wir tun, während wir nicht die geringste Ahnung haben, wer sie sind oder worauf sie es abgesehen haben. Die Prostituierte, die den Zensor am Tempel sah, erzählte mir, dass die Boote der Tanker nicht weit vom muslimischen Viertel entfernt sind. Es ist also möglich, dass nicht arabische Angelegenheiten den Zensor beschäftigten, sondern etwas, das mit dem Volk auf den schwimmenden Bordellen zu tun hat. Bei Mansur trat heute Abend eine arabische Tänzerin mit Tankerblut auf. Es scheint, dass sie auf einem der Blumenboote lebt. Ich könnte ihr morgen einen Besuch abstatten. Der Richter schmunzelte. Tu das. Und Taogan, du kommst gleich nach dem Frühstück hierher. Wir müssen für den Großen Rat einen vorläufigen Bericht über die Ermordung des Zensors verfassen. Gute Nacht. Xiao Tai erwachte vor Tagesanbruch. Das Schiff, das er suchte, lag in einer langen Reihe farbenprächtig bemalter Dschunken. Über das Seitendeck stieg er an Bord und schlüpfte durch eine rot lackierte Tür in einen Gang, der von weißen Seidenlampions schwach erleuchtet war. Xiao Tai studierte die Namen auf den Lacktüren. Frühlingstraum, Weidenzweig, Jadeblüte. Die letzte Tür trug keinen Namen. Sie war unverschlossen. Moschusduft hing schwer in der stickigen Luft. Warum kommen Sie nicht näher, wenn Sie schon da sind? Im Dämmerlicht der Kabine erkannte Xiao Tai ein hohes Bettgestell mit roten Vorhängen. Zumurut lag nackt an ein Brokatkissen gelehnt. Wo ist der Smaragd? Den trage ich nur beim Tanzen, Dummkopf. Wie Sie sehen, habe ich Ihre Einladung von gestern Abend angenommen. Sie haben keine Zeit verloren. Jedenfalls war es klug von Ihnen, den frühen Morgen zu wählen. Das ist die einzige Zeit, zu der ich Besuche empfangen kann. Warum? Weil ich keine gewöhnliche Kurtisane bin, mein Freund. Was immer dieser Ratte Mansur für Beleidigung äußern mag, ich bin nicht käuflich. Ich habe einen ständigen Gönner, ein wohlhabender Bursche, wie Sie an der Einrichtung hier sehen können. Für Rivalen hat er nicht viel übrig. Ich bin in amtlicher Funktion hier. Ach ja. Worauf warten Sie noch? Oder müssen Sie erst den Kalender befragen? Xiao Tai stand auf und umschlang ihren geschmeidigen Körper. Im Laufe seiner langen amorösen Karriere hatte er viele Arten der Liebe kennengelernt. Nun erlebte er zum ersten Mal die Liebe. Er wusste, dass er ohne diese Frau nicht leben konnte. So. Nachdem wir das nun erledigt hätten, sollten wir uns ein bisschen unterhalten. Wir haben nicht viel Zeit, denn mein Dienstmädchen wird gleich kommen. Und sie ist eine der bezahlten Spioninnen meines Gönners. Ich möchte alles von Ihnen erfahren. Alles. Ich weiß ja so gut wie nichts über Ihr arabisches Volk. Die Araber sind nicht mein Volk. Mein Vater war Araber, aber meine Mutter war eine billige Tankerhure. Schockiert Sie das? Nicht im geringsten. In einem Bordell zu arbeiten, ist ein Beruf wie jeder andere. Und was kümmert mich Rasse oder Hautfarbe? Früher oder später werden sowieso alle Menschen zwangsläufig Chinesen werden. Liegt Ihnen viel an Ihrem Gönner? Ach, Himmel, nein. Aber er ist reich und großzügig. Und trotzdem widerlich. Nur ein einziger Mann hat mir viel bedeutet. Und er war ebenfalls bis über beide Ohren in mich verliebt. Aber ich habe mich wie eine Idiotin benommen und alles verdorben. Sie waren eben sehr nett zu mir. Lassen Sie mich zufrieden. Sie haben bekommen, was Sie wollten, oder? Ich habe gestöhnt und gesäuft und mich gewunden wie ein Aal. Also erwarten Sie nicht von mir, dass ich jetzt weiter wie eine Turteltaube gurre. Abgesehen davon, Sie sind überhaupt nicht mein Typ. Ich mag kultivierte Herren, nicht so gewöhnliche Boxer. Ich sehe vielleicht wie ein Boxer aus, aber ich... Ja. Was kümmert es mich, wofür Sie sich halten? Also kommen wir zum Geschäft. Ich habe Ihnen schöne Augen gemacht, weil Sie ein Oberst der kaiserlichen Garde und laut Mansur die rechte Hand des Präsidenten des hauptstädtischen Gerichts sind. Das bedeutet, Sie könnten dafür sorgen, dass ich die chinesische Staatsbürgerschaft erhalte. Es ist Ihnen doch wohl klar, dass ich in gesetzlicher Hinsicht ein Paria bin. Eine Tankerfrau, der es nicht gestattet ist, einen Chinesen zu heiraten, ja nicht einmal auf chinesischem Boden zu leben. Also deshalb hat Ihr Gönner Sie auf diesem Boot untergebracht? Er schwimmt im Geld, aber er hat keine offizielle Position. Sie dagegen sind aus der Hauptstadt. und ihr Boss ist der höchste Richter im Lande. Sorgen Sie dafür, dass ich die chinesische Staatsbürgerschaft bekomme und machen Sie mich mit ein paar einflussreichen Männern aus der Hauptstadt bekannt. Als Belohnung werde ich Ihnen so gut dienen, wie ich kann. Meinetwegen. Gut. Wir werden uns bald wieder treffen, um die Einzelheiten festzulegen. Jetzt müssen Sie aber wirklich gehen. Sonst könnte es noch Ärger geben. Siebtes Jahrhundert. Der Kaiser von China liegt im Sterben. Der einzige Politiker, der den entbrennenden Machtkampf rivalisierender Gruppen am Hofe in Schach halten kann, ist der junge Zensor Lu. Bei einer Reise in die südliche Hafenstadt Canton verschwindet Lu spurlos. In geheimer Mission soll Richter Di den Zensor Lu auffinden. Im arabischen Viertel wird Zensor Lu im Bettlergewand tot aufgefunden, vergiftet. Richter Di befürchtet eine gefährliche politische Intrige. Mord in Canton. Kriminalfälle des Richters Di, alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert van Rülig, aus dem Englischen von Klaus Schomburg. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Teil 2. Fasziniert betrachtete Chiao Tai die umfangreiche Schwertsammlung. Sind Sie Herr Chiao? Ja, der Adjutant des Präsidenten des Obersten Gerichtes, Richter Di. Willkommen in Kapitän Nies Haus. Der Herr wird gleich erscheinen. Wer seid denn ihr beiden? Ich bin Dun Yaisat und das ist meine Zwillingsschwester Dananir. Wir warten den Kapitän auf, aber er unterhält keine körperlichen Beziehungen zu uns. Wir sind Jungfrauen. Was er nicht sagt. Und der Kapitän ist ein Seemann. Er verhält sich uns gegenüber völlig distanziert. Was bedauerlich ist. Auch für den Kapitän. Wir besitzen nämlich beide eine beträchtliche Fähigkeit zu leidenschaftlichen Erfahrungen. Wo zum Teufel habt ihr beide gelernt, so schrecklich gestellt zu reden? Von mir. Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ. Und ihr beide lauft und macht uns einen schönen Morgentee mit Pfefferminzgeschmack, bitte. Sehr wohl. Kommt sofort. Ich hatte bereits die Gelegenheit, Ihre Schwertsammlung zu betrachten. Sehr beeindruckend. Ja, das ist eine meiner großen Leidenschaften. Jedes Schwert hat seine besonderen Vorzüge. Ich bin übrigens erleichtert zu sehen, dass Sie gestern Abend nicht in Schwierigkeiten geraten sind, Herr Chiao. Was veranlasste Sie, das anzunehmen? Na, ich sah, wie ein arabischer Schläger und ein Tankerwürger Sie in der Weinschenke beobachteten. Ja, ich hatte das Paar auch bemerkt. Jedenfalls sagte ich mir, der Oberst hat vielleicht mit einigen Unannehmlichkeiten zu rechnen. Warum befördern Sie mich plötzlich zum Oberst? Weil ich einen Blick auf Ihr Rangabzeichen erhaschte, Oberst. Und ich hatte gehört, dass der berühmte Richter Di in Begleitung zweier Adjutanten in Canton eingetroffen ist. Wenn man dann zwei Männern aus dem Norden begegnet, die sich verkleidet auf dem Kai herumtreiben, gibt einem das zu denken. Sie besitzen eine auffallende Kombinationsgabe. Nun, wir sind tatsächlich hier, um den arabischen Handel zu untersuchen. Dann haben Sie es also auf den Schmuggel abgesehen. Wie steht es mit den chinesischen Kaufleuten, die mit den Arabern Handel treiben? Mit Herrn Yao Tai Kai zum Beispiel. Sie kennen ihn vermutlich. Flüchtig. Raffinierter Geschäftsmann, hat sich zum wohlhabendsten Kaufmann der Stadt hochgearbeitet. Er ist ein Listling und Wollust ist eine kostspielige Liebhaberei. Und was ist mit dem anderen Experten für arabische Angelegenheiten, Herrn Liang Fu? Da schießen Sie gewaltig am Ziel vorbei, Oberst. Herr Liang ist ein Mann von angeborener Bildung, unermesslichem Reichtum und bescheidenen Gewohnheiten. Die Zwillinge kehrten mit einem Bronzetablett zurück. Trinken wir eine Tasse Tee. Riecht vorzüglich. Gestern Abend bei Mansur trank ich Anis-Schnaps. Auch recht gut. Kennen Sie den Burschen? Ich habe keine besondere Vorliebe für Araber. Sie haben das Land meiner persischen Mutter mit Füßen getreten. Ah, verstehe. Ich möchte Sie zu einem kleinen Boxkampf einladen. Sie sind schwerer als ich, aber die Jahre sind auf meiner Seite. Gute Idee. Ich brauche ein wenig Übung. Präfekt Bao und Taugan halfen dem Richter aus der Sänfte. Kaufmann Liang Fu eilte ihnen über die Marmortreppe seines Palastes entgegen und verneigte sich tief. Seien Sie willkommen, meine Herren. Ein Tag großer Ehre, dass ich, Unwürdiger, einen so berühmten Richter zusammen mit dem Präfekten in meiner unbedeutenden Behausung empfangen darf. Ich bin mir vollkommen im Klaren, dass mein Besuch gegen die Verhaltensregeln für hohe Beamte verstößt, Herr Liang. Ich habe jedoch den starken Wunsch, das Heim eines so großen Nationalhelden, wie es Ihr verstorbener Vater war, kennenzulernen. Und ich sehe die Menschen immer gern in ihrer eigenen Umgebung. Gestatten Sie mir, Eure Exzellenz zur Bibliothek meines verstorbenen Vaters zu führen. Ich habe sie genauso belassen, wie sie war. Sie stiegen die Marmortreppe hinauf und gingen durch eine schwach erleuchtete Halle, die von riesigen Säulen flankiert wurde. Da wären wir. Eine Atmosphäre von unaufdringlicher Eleganz. Aufmerksam betrachtete der Richter etliche alte Stadtpläne, die auf einem gewaltigen Schreibtisch ausgebreitet lagen. Das ist doch der Tempel der Blumenpagode. Ja, ich gehe einmal die Woche dorthin, um mit dem Abt eine Partie Schach zu spielen. Ich hatte gestern Abend die Gelegenheit, den Tempel zu besuchen und entdeckte die Leiche eines Regierungsbeamten dort. Das war's also. Der Abt wurde plötzlich von unserem Schachspiel weggerufen. Wer hat es getan? Strolche. Das ist die Kehrseite unserer blühenden Stadt, Exzellenz. Der flüchtige Betrachter weiß nicht, dass hier eine erbarmungslose Unterwelt gedeiht. Sie sprachen bei unserem letzten Treffen von ausländischen Kriminellen, Herr Liang. Ich habe unvorteilhafte Gerüchte über Mansur gehört. Ein erfahrener arabischer Schiffskapitän, der sein Volk und seine Religion fanatisch liebt. Er ist der entfernte Neffe des Kalifen, unter dem er viele Schlachten geschlagen hat. Aber er hat ihn durch eine unüberlegte Äußerung beleidigt und wurde vom Hof verbannt. Manche behaupten, Mansur versuche, Unruhen in Kanton zu stiften, die Stadt zu plündern und so die Gunst des Kalifen wiederzugewinnen. Die vielen tausend Tanker wären ihm sicher eifrige Verbündete. Seit Hunderten von Jahren hegen sie einen tiefen Groll gegen uns. Nicht ganz ohne Grund. Aber was könnte dieses Wasservolk schon tun? Nun, sie haben eine Art von geheimer Organisation. Mir ist aufgefallen, dass Tankerwürger das Silberstück, mit dem sie ihre Schals beschweren, zurücklassen. Obwohl es ziemlich wertvoll ist. Es ist eine Gabe für den Geist des Opfers. Sie glauben, es verhindere, dass der Geist sie später heimsucht. Jedenfalls können wir es uns nicht leisten, die Gerüchte über Mansur zu ignorieren. Was man über ihn sagt, mögen Verleumdungen sein. Es herrscht scharfe Konkurrenz unter den Geschäftsleuten. Hoffen wir, dass Sie recht haben. Chiao Tai war 2 Stunden zuvor in den Palast zurückgekehrt. Er erhob sich von der Sandelholz-Couch, als Richter Di und Taugan eintraten. Der Zensor muss nach Kanton zurückgekehrt sein, weil er Unruhen der Araber befürchtete. Gut möglich. Wie ist es dir ergangen, Chiao Tai? Ich habe die Zensorin gefunden. Und sie hat tatsächlich Tankerblut, wie ihre Mutter. Leider ist ihr Gönner ein eifersüchtiger Bursche. Sie will mir Nachricht geben, wann ich sie wiedersehen kann. Als Paria ist es ihr nicht gestattet, sich an Land aufzuhalten. Ich weiß. Diese Paria-Klasse muss abgeschafft werden. Es ist unsere Pflicht, den Tanker die volle Staatsbürgerschaft zu gewähren. Hast du auch Kapitän Ni besucht? Ja, ein angenehmer, gut informierter Bursche. Hier ist etwas für dich, Taugan. Chiao Tai fasste in seinen linken Ärmel und zog ein kleines Päckchen hervor. Darauf stand mit spinnenartiger Handschrift an Herrn Tao persönlich. Das wurde mir von einer jungen Frau heimlich in den Ärmel geschoben. Sie stieß wohl absichtlich mit mir zusammen, als ich aus Kapitän Nies Haus kam. Taugan öffnete das Päckchen. Es war ein Grillenkäfig aus geschnitztem Elfenbein. Der Käfig stammt von ihr. Von Lan Li, dem blinden Mädchen, das Grillen verkauft. Ein Brief. Das Privatsiegel von Lu. Kaiserlicher Zensor. Hier, sehen Sie sich das an, Richter. Das sind Notizen des Zensors. Sie beziehen sich auf 3 Araber, die ihm Geld gezahlt haben für Waren. Mansur und 2 weitere Namen, die übertragen Achmete und ACC heißen. Du lieber Himmel, dann war der Zensor ein Verräter. Oder ist es vielleicht eine Fälschung? Nein, das Siegel ist echt. Ich werde euch sagen, was das bedeutet. Irgendjemand ist über den wahren Zweck unseres Besuches genauestens informiert. Und da das ein streng gehütetes Staatsgeheimnis ist, muss der Unbekannte ein hoher Beamter in der Hauptstadt sein. Er muss einer politischen Partei angehören, die den Zensor bekämpft. Mit seinen Komplizen lockte er ihn nach Kanton, um ihn in eine arabische Verschwörung zu verstricken, ihn dann wegen Hochverrats anzuklagen und so von der politischen Bühne verschwinden zu lassen. Wie diese Notiz beweist, arbeitete der Zensor mit den Arabern zusammen. Ja, aber das tat er nur, um herauszufinden, wer genau hinter dem Komplott steckt. Offenbar entdeckte die andere Partei jedoch, dass er ihren Plan durchschaut hatte und ließ ihn vergiften. Das blinde Mädchen muss den Umschlag und die Grille, die goldene Glocke, entdeckt haben, als sie mit ihren sensiblen Fingern den Toten durchsuchte. Dass sie dir den Umschlag schickte, Taugan, beweist vielleicht ihre guten Absichten. Später hat sie jemanden, dem sie vertraute, einen Blick auf den Umschlag werfen lassen. Es kann kein Zufall sein, dass dir das Päckchen vor Kapitän Nies Haus in den Ärmel geschoben wurde, Chaotai. Geh zu ihm zurück. Wenn er leugnet, das blinde Mädchen zu kennen, dann nimm ihn fest und bring ihn hierher. In Kapitän Nies Haus bat man Chaotai zu warten. Versunken in die Betrachtung der grandiosen Waffensammlung, hörte er die beiden turbantragenden Männer nicht, die leise den Raum betraten. Eine Keule sauste hart auf Jiao Tais Hinterkopf. Wir werden Mansurs Auftrag schnell erledigen. In dem Schrank gibt es viele gute Klingen. Die beiden Schurken wirbelten herum und starrten mit offenem Mund Dananir an, die hinter dem Vorhang hervorgekommen war. Sie war splitternackt. Oh, Allah sei gelobt. Ihr habt mich von dem lüsternen Ungläubigen befreit. Oh, eine Hudi, direkt aus dem Paradies. Der Mann da wollte mich seinen verhassten Umarmungen gefügig machen. Deshalb floh ich hinter den Vorhang. Nennt mich den Lohn aller wahren Gläubigen. Ein Augenblick. Ich muss den erst erledigen. Mein Name ist übrigens Ahmed. Und der da ist Aziz. Ahmed oder Aziz? Lasst mich mal sehen. Sie fasste beide am Ärmel und ließ sie Seite an Seite mit dem Rücken zum Vorhang stehen. Nimm erst mich. Er sank zu Boden. Blut sickerte aus seinem verzerrten Mund. Bei Allah! Eine Alabastervase krachte auf den Kopf des zweiten Mannes. Dunyazad kam hinter dem Vorhang hervor und blickte erschöpft auf die beiden ausgestreckt daliegenden Araber. Das hast du sehr gut gemacht. Aber warum hast du den anderen nicht auch erstochen? Der Kapitän war in die Vase ziemlich vernarrt. Er trägt eine gepanzerte Jacke. Los, zieh dich an und hilf mir, unseren Freund hier wieder zu beleben. Die schrecklichen Zwillinge. Oh, Himmel, ist mir schlecht. Für diesen schändlichen Streich werde ich euch eure kleinen Hintern versohlen. Würden Sie so freundlich sein und einen Blick auf diese beiden Männer werfen, die Sie überfallen haben, mein Herr? Mansur hat sie geschickt. Der Dünne heißt Ahmed, der Dicke Aziz. Chiaotai betrachtete benommen die beiden Araber. Warum haben die mich nicht gleich erstochen? Habe ich es dir nicht gesagt? Er ist nett, aber dumm. Hey! Sehen Sie denn nicht, dass es Ihre Absicht war, sie mit einem der Schwerter des Kapitäns zu töten? Damit es so aussieht, als ob er sie ermordet hätte. Wir sind ihnen dazwischen gekommen. Wo ist der Kapitän? Er verließ nach dem Mittagsreis das Haus. Ich muss ihn sprechen. Meinen Sie nicht, dass dieser Vorfall einen zwingenden Grund darstellt, uns beide zu kaufen und zu heiraten? Himmel, nein. Himmel, ja. Lass uns nichts überstürzen, Schwester. Bist du sicher, dass dieser Mann leidenschaftlich genug ist, um für uns beide zu reichen? Ich weiß nicht so recht. Ihr liederlichen Gören, ist eure blinde Freundin von derselben Sorte? Wer bitte? Er will ein blindes Mädchen. Nein, ich meine, ach, wie auch immer. Lass zwei Sänften rufen, damit ich die Toten zum Palast bringen kann. Als Chiaotai und Taugan das Arbeitszimmer betraten, fanden sie den Richter am Fenster. Was den Mordanschlag auf dich betrifft, Chiaotai, so verstehe ich nicht, wie Mansur gewusst haben konnte, dass du zu Nies Haus zurückkehrst. Arbeitet er vielleicht mit dem blinden Mädchen zusammen? Vor Nies Haus hat sie dir das Päckchen zustecken lassen. Dass Mansur Kapitän Nie mit dem Mord an Xiao belasten wollte, scheint zu beweisen, dass die beiden einander hassen. Und dass der Kapitän nicht in das schändliche Komplott verwickelt ist. Ich fürchte, dahinter steckt viel mehr, als wir ahnen. Ich habe eine Beule am Kopf, so groß wie ein Ei. Ich würde den hinterlistigen Bastard gerne in die Finger kriegen. Wir könnten versuchen, das blinde Mädchen aufzuspüren. Gut, aber kommt noch einmal zurück, bevor ihr euer Nachtquartier aufsucht. Wo mag das Mädchen nur sein? Das Marktviertel hier ist dir bestens vertraut. Gasthäuser kommen sicher nicht in Betracht. Ich halte es durchaus für möglich, dass sie sich in einem verlassenen Haus in dieser Gegend verbirgt. Vielleicht sollten wir bei der Examenshalle für die literarische Herbstprüfung anfangen. Ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Und obendrein ein paar gute Grillen zu fangen. Ist das Gelände denn nicht bewacht? Kein Vagabund wird es wagen, dort Zuflucht zu suchen. Weißt du nicht, dass es in Examenshallen spukt? Du lieber Himmel, das ist wahr. Chiao Tai dachte an die vielen Studenten, die in ihrer Prüfungszelle Selbstmord begangen hatten. Wenn sie bestanden, bekamen sie sofort eine Beamtenstelle. Fielen sie aber durch, bedeutete das ein weiteres Jahr zermürbender Arbeit, oftmals den finanziellen Ruin und manchmal endgültige Schande. Unbewusst verlangsamte Chiao Tai seinen Schritt. An einem Marktstand machte er Halt und kaufte eine kleine Laterne. Es wird finster sein da drin. Chiao Tai und Tao Gan schlüpften durch ein Seitentor der Anlage. Wie viele von diesen verfluchten Zellen müssen wir durchsuchen? Einige hundert. Aber lass uns zuerst das Gelände erkunden. Die Zellenreihen waren im Viereck um die Examenshalle angeordnet. Dort versammelten sich die Prüfer. Das wäre sogar ein noch besseres Versteck als diese engen Zellen. Halt! Oben hat sich was bewegt. Das ist sie. Ich erkenne ihr Profil. Aber wie kann sie lesen, wenn sie blind ist? Blind oder nicht, es ist eh zu dunkel. Ich glaube, sie schläft. Etwas Kleines Schwarzes kriecht da unten entlang. Und da ist noch eins. Ich sehe keine Beine, nur lange, spinnenförmige Arme. Jetzt sind sie im Schatten verschwunden. Muss eine Täuschung des Mondlichts sein. Los, schnappen wir uns das Mädchen. Die beiden Männer rannten zum nächsten Gang, der sie zu dem Balkon brachte. Oh, verflucht doch mal. Das Mädchen war nicht mehr da. Sie hat uns an der Nase herumgeführt, Bruder. Wie kann jemand, der blind ist, sich so schnell aus dem Staub machen? Tao Gan nahm das Versteck in Augenschein. Auf dem Tisch lagen zwei Stadtpläne. Daneben war ein winziger Käfig. Er steckte alles in seinen Ärmel. Wir sollten uns unten auf dem Gelände umsehen. Gut. Vielleicht finden wir dort diese merkwürdigen dunklen Dinger. Sie traten auf den gepflasterten Hof hinaus und gingen die Zellenreihen entlang. Eine Zellentür stand halb offen. Chiao Tai wollte gerade hineinspähen, da spürte er einen Strang Seide um den Hals. Sein Kämpferinstinkt erwachte. Er presste das Kinn auf die Brust und spannte seine kräftigen Nackenmuskeln an. Gleichzeitig warf er sich mit den Händen auf den Boden, schlug zusammen mit dem Angreifer einen Purzelbaum und begrub den Mann unter sich mit seinem Körpergewicht. Es war ein Zwerg. Die Seide um seinen Hals erschlaffte. Ein zweiter zwergenhafter Mann stürmte aus der gegenüberliegenden Zelle. Chiao Tai versuchte ihn zu packen, wurde aber heftig zurückgerissen und sah sich in einer Schlinge gefangen. Während er sich bemühte, sie zu lösen, verschwand die kleine Gestalt im Dunkeln. Tut mir leid, ich habe nach seinem Kopf gezielt. Das können keine Menschen gewesen sein. Dieser hier war Mensch genug, um sich das Rückgrat zu brechen. Einer vom Wasservolk. Sie waren hinter dem blinden Mädchen her. Tankerwürger, arabische Ganoven. Dieses finstere Gesindel streift frei in der Stadt umher. Wo in Himmels Namen sind eigentlich die Männer des Gouverneurs? Tao Gan und Chiao Tai trafen den Richter hinter seinem Schreibtisch an. Zeig mir mal diese Karten, Tao Gan. Tao Gan holte den Grillenkäfig und die Karten aus seinem Ärmel. Das sind Karten vom Araberviertel. Dieser rote Punkt markiert Chiao Tais Herberge. Kannst du das lärmende Insekt nicht zum Schweigen bringen? Taugan? Taugan steckte den Käfig in seinen Ärmel zurück. Es gibt schlechte Nachrichten, sehr schlechte. Ein Brief des Großen Rates ist eingetroffen. Die Krankheit seiner Majestät hat eine Wendung zum Schlimmeren genommen. Die behandelnden Ärzte fürchten, dass das große Ableben unmittelbar bevorsteht. Die Kaiserin bildet gegen den Kronprinzen eine mächtige politische Allianz. Der Rat befiehlt mir, die Suche nach dem verschwundenen Zensor sofort einzustellen und in die Hauptstadt zurückzukehren. Der Richter warf den Brief auf den Tisch und sprang auf. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ein verzweifelter, aber angesichts unseres beklagenswerten Zeitmangels gerechtfertigter Schritt. Geh in die Werkstatt eines buddhistischen Bildhauers, Taogan, und kaufe das hölzerne Modell eines abgetrennten menschlichen Kopfes. Er muss heute Nacht an das Gerichtstor genagelt werden, hoch oben, so dass man von unten nicht erkennen kann, dass es eine Fälschung ist. Darunter ist ein Anschlag mit einer öffentlichen Mitteilung anzubringen. Notiere bitte. Präsident Di vom obersten hauptstädtischen Gericht, zurzeit auf einer Inspektionsreise in Kanton, hat die Leiche eines prominenten Beamten entdeckt, der des Hochverrats für schuldig befunden wurde. Die Autopsie hat ergeben, dass der Verbrecher vergiftet worden ist. Der Leichnam wurde posthum gevierteilt und sein Kopf wird nun, wie vom Gesetz vorgeschrieben, 3 Tage öffentlich zur Schau gestellt. Derjenige, der den Tod dieses verachtenswerten Verbrechers herbeigeführt hat, wird aufgefordert, vor dem Präsidenten zu erscheinen, damit er eine Belohnung von 500 Goldstücken in Empfang nehmen kann. Sehr wohl, ist notiert. Der Hauptverbrecher wird auf diese Liste natürlich nicht hereinfallen. Ich zähle jedoch auf seine Helfershelfer, zum Beispiel die beiden als Konstabler verkleideten Männer, die die Leiche zum Tempel brachten. Sie werden hierher gerannt kommen, um sich gegenseitig die Belohnung wegzuschnappen. Chiao Tai hatte schlecht geschlafen. Vorsichtig fuhr er mit den Fingern über seinen geschwollenen Hals. Gehen Sie weg. Ich bin es schnell, machen Sie auf. Chiao Tai erkannte Zumurots Stimme. Er sprang auf und öffnete ihr die Tür. Ihre Augen glänzten. Sie erschien ihm sogar noch schöner als zuvor. Hören Sie, all meine Sorgen haben ein Ende. Sie brauchen nichts mehr für mich zu tun. Bringen Sie mich nur zu Ihrem Vorgesetzten. Jetzt gleich. Warum? Ihr Chef hat mir eine Belohnung versprochen. Einen Haufen Geld. Ich wusste nicht, dass der Sensor in politischen Schwierigkeiten steckte. Hatte immer geglaubt, er käme nur meinetwegen nach Kanton. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass ich die Belohnung beanspruchen kann. Denn ich bin diejenige, die ihn vergiftet hat. Sie? Sie nahm ihren Umhang ab und warf ihn achtlos auf den Boden. Vor ungefähr 6 Wochen ging ich zu einem Fest in der Blumenpagode und verbrannte Weihrauch vor der Göttin der Gnade. Ein Mann beobachtete mich. Er war groß und gut aussehend und obwohl er einfach gekleidet war, sah man ihm an, dass er Autorität besaß. Er fragte mich, warum ich, eine Araberin, zu einer chinesischen Göttin bete. Ich antwortete, ein Mädchen könne nie genug Göttinnen haben, die auf sie aufpassen. Er lachte und so begann eine lange Unterhaltung. Ich wusste sogleich, dass dies der Mann war, dem zu begegnen ich mein ganzes Leben lang gehofft hatte. Ich verliebte mich auf den ersten Blick und da ich spürte, dass er mich ebenfalls mochte, lud ich ihn zu einer Tasse Tee ein. Sie können sich denken, was dann folgte. Hinterher erzählte er mir, dass er nicht verheiratet sei und noch nie zuvor mit einer Frau geschlafen habe. Das spiele aber keine Rolle, meinte er, denn nun sei er ja mir begegnet. Und er versprach mir, die chinesische Staatsangehörigkeit zu verschaffen. Er sagte, er müsse Kanton in ein paar Tagen verlassen, aber er würde wiederkommen, um mich in die Hauptstadt mitzunehmen. Die Zeit, die wir gemeinsam verbrachten, war die glücklichste in meinem ganzen Leben. Ich war so verrückt nach ihm. Und dann benahm ich mich wie eine ausgemachte Närrin und verdarb alles mit meinen eigenen Händen. Zumurut hielt inne und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Frauen des Wasservolks verabreichen ihren Geliebten ein besonderes Gift, wenn sie den Verdacht haben, dass diese sie für immer verlassen wollen. Kommt der Bursche aber zurück, geben sie ihm das Gegenmittel. Der Zensor wollte innerhalb von 2 Wochen zurück sein. Bei unserem letzten Treffen tat ich das Gift in seinen Tee. Wenn er mich täuschte, sollte er mit seinem Leben dafür bezahlen. 2 Wochen verstrichen, eine dritte. Ich lebte wie im Trance, zählte die Tage. Dann kam er. besuchte mich auf dem Boot frühmorgens. Er sagte, er sei in Begleitung eines Freundes, Dr. Su, zurückgekehrt. Aber er fühlte sich sehr unwohl und hoffte, dass meine Gesellschaft ihn heilen würde. Ich war außer mir, denn ich hatte das Gegenmittel im Haus meines Gönners versteckt. Also überredete ich ihn, sofort mit mir dorthin zu gehen. Kaum hatten wir das Haus betreten, wurde er ohnmächtig. Ich flößte ihm das Gegenmittel ein, aber es war zu spät. Eine halbe Stunde später war er tot. Wie vom Donner gerührt, sah Xiao Tai sie an. Sein Gesicht war totenblass geworden. Ich erzählte meinem Gönner, was passiert war und dass Dr. Su sich Sorgen machen würde, wenn der Zensor am Abend nicht in die Herberge zurückkehrte. Er lächelte nur und meinte, er würde sich um alles kümmern. Der Bastard wusste, dass ich ihm völlig ausgeliefert war. Aber nun hat sich ja alles zum Besten gewendet. Anstatt ein Verbrechen zu begehen, habe ich dem Staat einen großen Dienst erwiesen. Kommen Sie, ziehen Sie sich an und bringen Sie mich zum Richter. Xiao Tai blickte voller Entsetzen auf die Frau, die soeben ihr eigenes Todesurteil gesprochen hatte. Grauenhaft deutlich sah er, wie dieser vollkommene Körper vom Messer des Scharfrichters verstümmelt und die Gliedmaßen auseinandergerissen würden. Ein Schauder erfasste ihn. Da fiel sie ihm in die Arme. Er neigte den Kopf, um ihren vollen roten Mund zu küssen. Dann sah er, wie ihre großen Augen glasig wurden. Ihr Mund zuckte, Blut rann über ihr Kinn. Er tastete Schultern und Rücken ab. Seine Finger schlossen sich um einen hölzernen Schaft. Ihr Herz flatterte, dann hörte es auf zu schlagen. Er legte sie aufs Bett und zog den Wurfspieß aus ihrem Rücken. Benommen starrte er nach draußen auf die flachen Dächer der arabischen Häuser. Am Fenster war sie für einen geübten Speerwerfer ein leichtes Ziel gewesen. Xiao Tai wurde bewusst, dass er bei der Leiche der einzigen Frau stand, die er jemals geliebt hatte. Barhäuptig und noch im Nachtgewand zog der Richter den Türvorhang seines Schlafzimmers zur Seite. Was in Himmels Namen ist geschehen, Xiao Tai? Du siehst krank aus. Stockend erzählte Xiao Tai ihm die Geschichte von Zumurut. Sie und ich waren so oder so verloren. Wenn der Mörder sie nicht getötet hätte, hätte ich sie umgebracht. Anschließend hätte ich mich selbst getötet. Wie die Dinge liegen, bin ich noch am Leben. Aber sobald dieser Fall abgeschlossen ist, bitte ich Sie, mich von meinem Diensteil zu entbinden. Ich möchte mich unserer nördlichen Armee anschließen. Sie starb als glückliche Frau. Glücklich, weil sie glaubte, der Traum ihres Lebens würde endlich wahr, eine reiche chinesische Dame zu werden. Aber sie hatte nur diesen einen Traum. Und man braucht viele Träume, um am Leben zu bleiben. Du musst selbst entscheiden, welchen Weg du einschlagen willst. Und du solltest jetzt besser ihre Leiche ins Gericht bringen und den Mörder suchen. Der Richter hatte gerade mit dem Frühstück begonnen, als Tao Gan das Speisezimmer betrat. Es war also eine Liebesaffäre, die den Zensor nach Kanton zurückkehren ließ. Zum Teil. Gleichzeitig wollte er inkognito Nachforschungen über Mansurs staatsgefährdendes Komplott anstellen. Aber warum hat er nicht den Großen Rat davon in Kenntnis gesetzt? Er hatte wohl den Verdacht, dass seine Feinde am Hof hinter dem Komplott steckten. Um einen konkreten Beweis zu finden, kam der Zensor nach Kanton zurück und wurde von der irregeleiteten Frau, die er liebte, getötet. Wer könnte Zumurut ermordet haben? Xiao Tai glaubt, dass es Mansur war. In einem Anfall von Eifersucht. Plausibel, aber nicht überzeugend. Es geht darum, Zumuruts Gönner zu finden, der den Tod des Zensors geheim halten wollte und deshalb die Ermordung von Dr. Su zu verantworten hat. Und ich gehe jede Wette ein, dass er der Mann ist, der den Zensor im Auftrag feiger Verräter bei Hofe in das arabische Komplott hineinzuziehen versuchte. Im Machtkampf um die Thronfolge war Ihnen Lu, loyaler Anhänger des Kronprinzen, im Weg? Was tun wir also? Versuchen wir, die bekannten Tatsachen in einen mehr oder weniger logischen Zusammenhang zu bringen. Am besten notierst du die Liste folgender Anhaltspunkte. Erstens, unser Mann muss eine wichtige Position in Kanton innehaben. Sonst hätten ihn die Verräter bei Hof nicht zu ihrem Vertreter hier auserkoren. Daraus folgt zweitens, dass das Motiv des Mannes in seinem Ehrgeiz zu suchen ist. Denn er setzt seine Stellung und sein Leben aufs Spiel. Sie müssen ihm als Belohnung eine hohe Position in der Zentralregierung versprochen haben. Drittens, er muss hier im Palast leben oder eng mit den lokalen Angelegenheiten verbunden sein, da er jeden Schritt kennt, den wir tun. Und dieser Punkt lässt den Schluss zu, dass wir unseren Verdacht auf die Leute beschränken können, mit denen wir hier in regelmäßigem Kontakt stehen. Viertens, er muss gute Verbindungen zur Unterwelt besitzen, was sich daran zeigt, dass sowohl arabische Ganoven als auch Tankerwürger für ihn arbeiten. Fünftens, er muss einen besonderen Grund haben, Chiao Tai beseitigen zu wollen. Und er muss Kapitän Ni hassen, weil er ihm den Mord an Chiao Tai anhängen wollte. Sechstens, er muss eine enge Beziehung zu dem blinden Mädchen haben. Sie ihrerseits versucht, uns auf indirekte Weise zu helfen, bringt es aber nicht fertig, ihn offen an uns zu verraten. Frage, ist sie seine Tochter oder vielleicht seine Geliebte? Und schließlich muss er sich natürlich als Liebhaber und Beschützer zu Moduz qualifizieren. Hast du das alles? Naja. Ich denke, ganz oben auf der Liste unserer Verdächtigen steht der Gouverneur. Dem Anschein nach ist er ein loyaler, fleißiger, etwas pedantischer Beamter, aber vielleicht ist er zugleich ein meisterhafter Schauspieler. Zweifellos hat er viele Freunde in der Hauptstadt. Sein Motiv ist Ehrgeiz. Und es wäre gut vorstellbar, dass Sie ihm den Posten des hauptstädtischen Gouverneurs versprochen haben. Wie könnte der Gouverneur Mansur aber jemals seinen Plan, Kanton zu plündern, verzeihen? Er brauchte ihn nur, um den Ruin des Zensors herbeizuführen. Zur passenden Zeit wird er ihn dann als Rebellen hinrichten lassen. Aber wie sollen wir das beweisen? Nicht so eilig. Es gibt noch andere Verdächtige. Was ist mit dem Präfekt Bao? Auch er mag angebissen haben, als man ihm eine hohe Position in der Hauptstadt versprach. Über jeden unserer Schritte ist er bestens informiert. Er ist Chef der Stadtverwaltung, was ihm die Möglichkeit gibt, sowohl zu Mansur als auch zu chinesischen Ganoven geheime Kontakte zu unterhalten. Ach, die Bildung, Erfahrung und Intelligenz, eine komplizierte Intrige zu spinnen, besitzt allerdings auch unser dritter Verdächtiger, Herr Liang Fu. Er entspricht übrigens genau zu Moduz Beschreibung. Ein wohlhabender Mann, ohne offizielle Stellung. Es könnte durchaus sein, dass er sich nach einem einflussreichen Posten sehnt. Vergleichbar dem seines berühmten Vaters. Allerdings, es ist völlig undenkbar, dass Liang Fu, ein gebildeter kantonesischer Herr aus guter Familie, in den hiesigen Vorurteilen befangen, sich jemals dazu herablassen würde, mit einer arabischen Tänzerin, einem Tanker-Halbblut, Umgang zu pflegen. Zum Schluss komme ich zu der Freveltat von heute Morgen. Ich glaube, es war zu Moduz Gönner, der den Speerwerfer ausschickte, sie zu töten. Er muss befürchtet haben, dass sie seine Identität preisgeben würde. Zu Murud. Ihre Leiche ist verschwunden. Verschwunden? Ja, auf dem Sims war ein großer Blutfleck. Jemand muss den Leichnam über die Dächer fortgetragen haben. Was ist mit Ihrem Dienstmädchen und den Leuten auf dem Boot? Die Leiche des Dienstmädchens wurde im Fluss gefunden, erwürgt. Und keiner weiß was. Die Mannschaft hat den Gönner kaum jemals gesehen. Er pflegte das Gesicht immer hinter seinem Halstuch zu verbergen. Chiao Tai ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen und rieb sich mit dem Ärmel übers Gesicht. Völlig absurd. Der Richter hatte sich erhoben und ging mit gerunzelter Stirn auf und ab. Endlich machte er vor dem Fenster Halt. Mit dem Diebstahl der Leiche hat der Verbrecher einen Fehler begangen. Und einen verhängnisvollen dazu. Ich begreife nun seine verschrobene Persönlichkeit. Ich hatte manches geahnt, aber der wichtigste Punkt war mir entgangen. Jetzt sehe ich alles, was hier geschehen ist, in seinem wahren Licht. Du wirst mich begleiten, Taugan. Chiao Tai, du rufst den Hauptmann der Palastwache herbei. Der Hausbesorger geleitete Richter Di in das obere Stockwerk eines turmartigen Bauwerks. Über einer Flügeltür verkündeten vier Schriftzeichen in eindrucksvoller Kalligraphie: Ahnenhalle der Familie Liang. Hier entlang bitte. Der schwere Geruch von indischem Weihrauch schlug Richter Di entgegen. Unterhalb eines hohen Altars stand ein prächtiger antiker Opfertisch für eine Gedenkzeremonie. Ich hoffe, die vielen Treppen haben Ihnen nichts ausgemacht, Exzellenz. Ganz und gar nicht. Richter Di warf einen Blick auf das lebensgroße Porträt Admiral Liangs. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Gedenkzeremonie für Ihren verstorbenen Vater unterbrechen muss. Eure Exzellenz sind jederzeit willkommen. Und meinen verstorbenen Vater wird eine Unterbrechung nicht stören. Er pflegte dienstliche Belange immer über die Familieninteressen zu stellen. Bitte, setzen Sie sich. Herr Liang führte seinen Gast zu einem Schachtisch. Die Anordnung der verbliebenen Steine ließ die Schlussphase eines Spiels vermuten. Ich möchte mit Ihnen ein paar neue Tatsachen diskutieren, Herr Liang. Insbesondere den Diebstahl einer Frauenleiche. Welch seltsamer Gegenstand für einen Diebstahl. Doch lassen Sie uns zuerst eine Tasse Tee trinken. Der Richter sah zu, wie er den Tee in zwei kleine Schalen aus blauem Porzellan einschenkte. In der Glasur der einen Schale bemerkte er einen Sprung. Liang betrachtete nachdenklich das Bild des Admirals. Sehen Sie, mit welcher Sorgfalt jede kleine Einzelheit gemalt ist. Er setzte seine Schale ab und ging zu dem Bild hinüber. Richter Di vertauschte ihre Teeschalen, leerte die von Liang in eines der Gefäße mit Schachsteinen, erhob sich dann und trat neben seinen Gastgeber die leere Schale in der Hand. Könnte ich noch etwas Tee haben, Herr Liang? Aber gewiss doch. Und nun lassen Sie mich die Geschichte der gestohlenen Leiche hören. Als ich den mit einem Tankergift ermordeten Zensor gefunden hatte, vermutete ich, dass politische Gegenspieler am Hofe einen lokalen Agenten angeheuert hatten, um den Zensor nach Kanton zu locken und hier von arabischen Verschwörern umbringen zu lassen. Erst heute Morgen erhielt ich schließlich einen eindeutigen Hinweis, der in eine andere Richtung führt. Und zwar erzählte die Tänzerin zu Murut, meinem Oberst, dass sie es war, die den Zensor vergiftet hatte und dass ihr Gönner darüber Bescheid wusste. Sie hielt sich an das Gesetz der Blumen und Weidenbäume und gab den Namen ihres Gönners nicht preis. Ich verdächtigte den Gouverneur, den Präfekten und nebenbei auch sie. Das ist sehr interessant. Doch ich kam zu keinem Ergebnis. Bis ich erkannte, dass mein Verdächtiger den typischen Verstand eines Schachspielers hat. Ein Mann, der andere für sich handeln lässt, sie wie Figuren auf dem Brett hin und her bewegt. Diese Erkenntnis brachte mich einen großen Schritt vorwärts. Denn ein Verbrechen ist bereits halb aufgeklärt, wenn man begreift, wie der Verstand des Verbrechers funktioniert. Wie war? Nun wurde die Tänzerin ermordet und ihre Leiche gestohlen. Und das veranlasste mich, direkt zu Ihnen zu kommen. Warum zu mir? Die Tanker pflegen sich damit zu brüsten, dass vor etwa 80 Jahren ein einflussreicher Chinese heimlich eines ihrer Mädchen geheiratet habe und ihr Sohn ein berühmter Krieger geworden sei. Daraufhin musste ich an die eigenartigen Gesichtszüge ihres Vaters, des Bezwingers der südlichen Meere, denken. Der Richter deutete auf das Bild an der Wand. Sehen Sie die hohen Wangenknochen, die flache Nase und die niedrige Stirn. Altes Affengesicht, lautete der liebevolle Spitzname, den seine Seeleute dem Admiral gaben. Sie haben also unser sorgfältig gehütetes Familiengeheimnis ans Licht gebracht. Ja, meine Großmutter war tatsächlich eine Tanka. Mein Großvater beging ein Verbrechen, indem er sie heiratete. Man stelle sich vor, der berühmte Admiral besudelt vom Blut einer Ausgestoßenen. Aber fahren Sie fort. Ich begriff, dass ich mir das Schachspiel so vorstellen musste, wie man es angeblich in Indien spielt. Dort ist die Königin die wichtigste Figur. Und bei dem besonderen Spiel, das Sie spielten, ging es um den Besitz der Königin. Darf ich fragen, in welchem Stadium das Spiel sich jetzt befindet? Im letzten. Der König ist verloren, denn die Königin ist tot. Ja, sie ist tot. Aber sie liegt feierlich aufgebahrt, wie es sich für eine Königin geziemt. Und ihr Geist erfreut sich an den reichen Gaben. Sehen Sie, sie lächelt ihr wunderbares Lächeln. Er erhob sich und zog den roten Vorhang über dem Altar zur Seite. Richter D. stockte der Atem angesichts dieses Frevels. Hier in der heiligen Ahnenhalle der Familie Liang, dem Porträt des Admirals gegenüber, in der den Seelentafeln vorbehaltenen Nische, lag der nackte Körper zu Moritz. Sie hat erst die vorbereitende Behandlung erhalten. Heute Nacht wird die Arbeit fortgesetzt. Das muss sein, bei dem heißen Wetter. Wollen wir das Spiel gemeinsam rekonstruieren, Zug um Zug? Ja, das würde ich sehr begrüßen. Nun gut. Sie hatten zu Murut gekauft, also besaßen sie ihren Körper. Sie glaubten, sie könnten ihre Liebe gewinnen, wenn es ihnen nur gelänge, sie in den Stand einer großen chinesischen Dame zu erheben. Da nur die höchsten Beamten dazu privilegiert sind, beschlossen sie, einer von ihnen zu werden. Dann hörten sie, dass eine einflussreiche Persönlichkeit am Hofe nach Mitteln und Wegen suchte, den kaiserlichen Zensor Lu zu ruinieren. Das war ihre Chance. Immer hübsch der Reihe nach. Jene Persönlichkeit ist Wang, der Obereunuch des kaiserlichen Serais. Richter D. erblasste. Der auf den Tod kranke Kaiser, die von ihren verderbten Leidenschaften besessene Kaiserin, die unheilvolle Bastardgestalt des Obereunuchen. Er sah den ganzen abscheulichen Plan vor sich. Nun raten Sie mal, welchen Posten man mir versprochen hat. Den Ihren. Und mit der Unterstützung der Kaiserin werde ich noch höher aufsteigen. Mein Vater war der Bezwinger der südlichen Meere. Ich werde der Bezwinger des Reiches sein. Mag sein. Sie lockten den Zensor nach Kanton, indem sie ihm einen arabischen Aufstand vorspiegelten. Dann wollten sie ihn ermorden lassen und Mansur anklagen. Saubere Lösung. Aber der Zensor kam noch aus einem anderen Grund. Er hatte sich verliebt. Wie hätte ich vorhersehen können, dass sie ihm begegnen würde? Darin unterscheidet sich das Leben vom Schachspiel, Herr Liang. Zu Murut vergiftete den Zensor. Sie musste ihnen alles erzählen. Musste mir erzählen? Sie bestand immer darauf, mir alles zu erzählen. Jedes Mal, wenn sie mit einem ihrer vulgären Zufallsliebhaber geschlafen hatte, quälte mich mit all den schmutzigen Details und lachte mich dann aus. Das war ihre Rache. Aber sprechen Sie weiter. Die Zeit wird knapp. Dann hatten sie doch eine Pechsträhne. Mein Gehilfe Taugan lernte zufällig das blinde Mädchen kennen. Diese scheinheilige kleine Närrin. Sie ist die Ursache all meiner Schwierigkeiten, denn sie schlug eine glänzende Zukunft an meiner Seite aus. Sie und ich erbten die Talente unseres Vaters. Ja, Lan Li ist meine Schwester. Als der Hauslehrer die Klassiker mit uns las, verstand sie sofort die schwierigsten Stellen. Und sie war wunderschön. Mein Jugendideal der vollkommenen Frau. Als unsere Eltern tot waren, sprach ich mit ihr über die Gründerheiligen unseres Reiches, die ihre Schwestern zu Frauen nahmen. Aber sie weigerte sich, sagte entsetzliche Dinge zu mir und wollte mich verlassen. Und so kam es, dass ich ihr kochendes Öl in die Augen goss, während sie schlief. Wie konnte ich zulassen, dass sie jemals einen anderen Mann ansah? Aber anstatt mich zu verfluchen, bedauerte sie mich, die kleine Heuchlerin. Nun ist die Königin geschlagen und Sie haben das Spiel verloren. Zu Murut wollte mich verlassen. Mich verraten. Ich beauftragte den besten Speerwerfer, den ich kannte. Sie hat nicht gelitten. Herr Liang starrte ins Leere. Messen Sie den Reichtum eines Mannes nie an dem, was er besitzt. Messen Sie ihn daran, was er versäumt hat zu erwerben. Doch nun, einbalsamiert, wird Ihre Schönheit für immer bei mir sein. Niemand wird je wieder zwischen uns stehen. Und Sie am allerwenigsten die. Denn Sie stehen kurz vor Ihrem Tod. Als ob es Ihnen helfen würde, wenn Sie mich ermordeten. Glauben Sie, ich bin ein solcher Dummkopf, dass ich hierher komme, ohne den Gouverneur mit allen Tatsachen bekannt gemacht zu haben? Ja, das glaube ich allerdings. Ihre erstaunlichen Kriminalfälle erzählt man sich in den Teehäusern im ganzen Reich. Ich weiß genau, wie Sie arbeiten. Sie besitzen einen logischen Verstand und ein unheimliches Geschick, scheinbar unverbundene Fakten miteinander zu verbinden. Sie finden Ihren Verdächtigen meistens dank Ihrer tiefen Einsicht in die menschliche Natur und im Vertrauen auf Ihre außergewöhnliche Intuition. Dann stürzen Sie sich auf ihn lassen ihn das volle Gewicht ihrer Persönlichkeit spüren und entlocken ihm ein Geständnis. Das ist ihre typische Methode. Ich bin mir ganz sicher, dass sie dem Gouverneur kein Wort gesagt haben. Und ihren beiden Leutnants nur sehr wenig. Und deshalb, mein lieber Gerichtspräsident, werden Sie hier sterben. Es wird allgemein bedauert werden, dass Sie sich in Ihrem Eifer überanstrengt haben. Das Gift, das ich verwendet habe, erzeugt die gleichen Symptome wie ein Herzversagen. Ihre beiden Leutnants sind kompetent und intelligent. Sie werden zweifellos Verdacht schöpfen. Doch vergessen Sie nicht, dass ich bald zu Ihrem Nachfolger ernannt werde. Ich verstehe. Dann war es also der Tee. Ich muss gestehen, dass ich einen etwas genialeren Einfall erwartet hatte. Ja, den alten Trick mit dem vergifteten Tee hatten Sie nicht vergessen. Sie vertauschten wie erwartet unsere Schalen, während ich Ihnen den Rücken zukehrte. Natürlich reine Routine. Das Gift war aber auf die Innenseite meiner Schale gestrichen. Ihre eigene Schale enthielt nur harmlosen Tee. Sie haben also das Gift getrunken und es sollte inzwischen wirken. Fühlen Sie nicht einen dumpfen Schmerz in der Herzgegend? Nein. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich weiß, dass Sie den Verstand eines Schachspielers besitzen? Ich wusste, dass, wenn Sie Gift als Ihre Waffe benutzten, Sie niemals die primitive Methode anwenden würden, es in meine Schale zu tun. Das fand ich bestätigt, als mir der Sprung an Ihrer Schale auffiel. Er bewies, dass Sie sicher gehen wollten, dass ich tatsächlich den vorweggenommenen Zug des Schalentausches getan hatte. Nun, ich tat einen zweiten Zug. Ich vertauschte nicht nur die Schalen, sondern auch ihren Inhalt. Ich goss nämlich den vergifteten Tee in dieses Gefäß mit Schachsteinen und den harmlosen Tee in die gesprungene Schale. Dann goss ich den vergifteten Tee in meine Schale. Das ist jetzt die Ihre. Yang sprang auf und presste die Hände gegen die Brust. Die Königin. Ich will sie sehen. Er stolperte vorwärts. Es gelang ihm, sich an der Kante des Opfertisches festzuhalten. Dann durchlief ein Zucken seiner dünnen Gestalt. Tao Gan stürmte herein. Er blieb abrupt stehen, als der Richter die über Liangs Gestalt gebeugt sah. Er ist tot. Wie ist er gestorben? Er glaubte mir, als ich ihm sagte, er habe das für mich bestimmte Gift getrunken. Der Schock löste einen Herzanfall aus. Das hat so sein sollen. Der vergiftete Tee ist noch in diesem Gefäß mit den Schachsteinen. Nimm es bitte mit. Richter Di verließ die Halle. Auf dem Treppenabsatz stand eine junge Frau in schlichtem Gewand. Ihre glanzlosen Augen blickten starr. Sie ist gekommen, um uns für Liang zu warnen. Ihr Bruder ist tot, Fräulein Liang. Er hat einen Herzanfall. Er litt in den letzten Jahren unter Herzbeschwerden. Hat er den Zensor getötet? Nein. Zu Murut hat es getan. Sie war eine gefährliche Frau. Ich habe immer befürchtet, dass die Zuneigung meines Bruders zu ihr sein Verderben bedeuten würde. Fräulein Liang, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns geholfen haben. Ich hatte gehofft, Sie würden den Mörder des Zensors finden, bevor mein Bruder zu tief in die Sache verstrickt war. Deshalb übermittelte ich Ihnen die goldene Glocke und das Papier, welches der Tote bei sich trug. Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun kann? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte meinen Bruder nicht alleine lassen sollen. Allein mit all den schrecklichen Gedanken, die ihn quälten. Schon als Kind stellte er sich die großen Schlachten vor, die er schlagen würde. Doch dann erfuhr er, dass er für eine militärische Laufbahn nicht geeignet war. Nachdem ich ihn verlassen hatte, wurde ihm bewusst, dass er unfähig war, eine Frau zu besitzen. Aber er begegnete zu Murut. Und sie erwies sich als die erste und einzige Frau, die er umarmen konnte. Er lebte nur für sie. Doch sie machte sich nichts aus ihm, sagte ihm dies mit grausamen, demütigenden Worten. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn sanfter zurückweisen sollen. Versuchen, ihn für eine andere Frau zu interessieren. Aber ich war zu jung. Ich begriff nicht. In seinem Speisezimmer nahm der Richter mit Yao Tai und Tao Gan ein spätes Mittagsmahl zu sich. Die Aufgabe, die sich der Zensor selbst gestellt hat und wie ihn das Leben gekostet hat, ist damit also vollendet. Der Obereunuch wird seinen verdienten Lohn empfangen und seine Partei wird in sich zusammenbrechen. Der Kronprinz wird nicht aus seiner rechtmäßigen Position vertrieben und die Clique um die Kaiserin wird sich in den Hintergrund zurückziehen. Vorläufig wenigstens. Chiao Tai betrachtete sorgenvoll Richter Dis erschöpftes Gesicht. Die Ermordung des Zensors ist vielleicht mein letzter Kriminalfall. Eine Sondereskorte wird mich am Nachmittag in die Hauptstadt zurückbegleiten. Ihr beide kommt nach. Sorgt dafür, dass nichts von dem, was hier in Kanton wirklich geschehen ist, bekannt wird. Um Mansur braucht euch nicht zu kümmern, er ist auf ein arabisches Schiff geflohen. Schnelle Militärdschunken sind zur Flussmündung unterwegs, um ihn einzuholen. Ich freue mich darauf, meine Arbeit in der Hauptstadt wieder aufzunehmen. Ich bin froh, das zu hören, Chiao Tai. Der Richter zog den Türvorhang zur Seite und betrat sein Schlafzimmer. Erleichtert streckte er sich auf dem Bett aus. Der Bambusvorhang vor dem breiten Bogenfenster wurde zur Seite geschoben. Mansur stieg geräuschlos über das Fensterbrett. Zufrieden sah er, dass Richter D. in tiefem Schlaf lag. Als sein Blick auf das Schwert an der Wand fiel, hielt er inne. Besessen von der Idee, den Richter mit dessen eigenem Schwert zu töten, nahm er es herunter. Mansur hob das Schwert, um es dem Richter in die Brust zu stoßen. Da stürzte Chiao Tai herein. Mansur wirbelte herum und trieb ihm das Schwert in die Brust. Der Richter sprang auf und stieß Mansur einen Dolch mit solch wilder Kraft in den Nacken, dass das Blut hoch aufspritzte. Richter Di kniete neben Chiao Tai nieder. Ein dünner Blutstrom rann aus dessen Mundwinkel. Tao Gan, hol den Arzt! Alarmiere die Wachen! Während er Chiao Tais Kopf hielt, zog ein Strom von Erinnerungen an seinem geistigen Auge vorüber. Ihre erste Begegnung in den Wäldern, bei denen er mit eben diesem Schwert gegen Chiao Tai gekämpft hatte. Die vielen Male, die sie sich gegenseitig das Leben gerettet hatten. Chiao Tai öffnete die Augen. Er sah den Richter lange an. Dann schien sich ein Schleier über seine Augen zu breiten. Soll ich der Wache den Befehl geben, den Totenmarsch zu trommeln? Tränen liefen über Tao Gans Wangen. Nein, lass die triumphale Rückkehr trommeln! Rasch! Über den Sterbenden gebeugt, betrachteten sie sein Gesicht. Chiao Tai lauschte aufmerksam. Dann verzogen sich seine blutigen Lippen zu einem glücklichen Lächeln. Die Schlacht ist gewonnen. Ein anhaltendes Zittern ging durch seine große Gestalt. Das Lächeln erstarrte. Die Nacht war bereits hereingebrochen, als Tao Gan die schmale Treppe hinaufstieg. Ich bin es. Lan Li öffnete. Er nahm ihren Ärmel und führte sie. Sie setzten sich Seite an Seite. Ich wusste, dass ich sie hier finden würde. Ich reise morgen früh in die Hauptstadt zurück. Und ich wollte nicht fortgehen, ohne Ihnen auf Wiedersehen zu sagen. Wie werden Sie nun ganz allein zurechtkommen? Es ist sehr aufmerksam von Ihnen, dass Sie sich in Ihrem großen Schmerz meiner erinnern. Aber machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe meine Grillen. Mit Ihnen werde ich nicht alleine sein. Ich habe Ihre beiden Grillen sorgfältig aufgehoben. Die eine, die Sie mir geschickt haben, und die, die ich in der Examenshalle fand. Ich fange allmählich an, Ihren Gesang zu schätzen. Er ist so friedlich. Lan Li. Er warf einen Blick auf ihr stilles Gesicht. Dann legte er seine Hand leicht auf ihren Arm. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Sie eines Tages zu mir in die Hauptstadt kommen und dort mit mir leben würden. Mit Ihren Grillen. Wenn Ihre erste Dame keine Einwände dagegen hat, werde ich gern darüber nachdenken. Ich bin allein. Es gibt keine erste Dame. Aber es wird eine geben, wann immer Sie es sagen. Das ist die goldene Glocke. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie wissen, dass Ihr Gesang mehr als nur Frieden bedeutet. Er bedeutet Glück. Mord in Kanton. Kriminalfälle des Richters Die, alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert von Rülig. Aus dem Englischen von Klaus Schomburg. Teil 2. Es sprachen Erzähler Ernst Jacobi. Richter Die, Dieter Mann. Tao Gan, Walter Renneisen. Chao Tai, Thorsten Merten. Zumurut, Jule Böwe. Lan Li, Kathleen Morgeneier. Liang Fu, Werner Wölbern. Sowie Barbara Behrendt, Martin Pfeife, Horst Hildebrand, Leonie Miro, Bernd Tauber und weitere. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Sonja Röder. Regieassistenz Nicole Paulsen. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk, Hessischer Rundfunk 2011. Dramaturgie Uta Maria Heim.